ARD Radio Festival 2015. Das Konzert. Mehrere Lastwagen voll bepackt mit Instrumenten hat der Schlagzeuger Martin Grubinger von seiner Heimat im Salzkammergut auf den Weg gebracht. Quer durch Österreich und durch ganz Deutschland sind sie gefahren, hoch hinauf in den Norden. Martin Grubinger ist quasi umgezogen für den Sommer, hat sich einquartiert in Schleswig-Holstein. Ihm ist das diesjährige Solistenporträt des Schleswig-Holstein-Musikfestivals gewidmet. Zusammen mit dem amerikanischen Bariton Thomas Hampson und seinem Ensemble The Percussive Planet werden wir Martin Grubinger jetzt gleich erleben. Live aus der Hamburger Leishalle begrüßt sie dazu Friederike Westerhaus. Schönen guten Abend. Wir senden dieses Konzert im Rahmen des ARD Radio Festivals, heute präsentiert von NDR Kultur. Martin Grubinger und Thomas Hampson, das ist eine echte Premiere. Die beiden treten erstmals zusammen auf und schon diese Besetzung ist natürlich ungewöhnlich. Sie haben ein Programm zusammengestellt, das sich bewegt zwischen Pop, Swing, Klassik und Gospel. Viele Arrangements sind eigens für diesen Abend entstanden. Ein Programm, das uns zunächst nach Amerika entführt. Wir hören von George Crumb Lieder aus den American Songbooks, dann den Zyklus One Sweet Morning des Amerikaners John Corigliano. Und dann in der zweiten Hälfte wird's spannend. Da singt dann nämlich Thomas Hampson Lieder erst von Frank Sinatra und von Sting. Das ist absolutes Neuland für ihn. Sting, das hat Thomas Hampson noch nie gemacht. Martin Grubinger hat ihn zu dieser Idee angeregt. Die Hamburger Leishalle ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Zu Beginn nun also Musik von George Crumb aus den American Songbooks. Das sind berühmte Gospels, die diesen Stücken zugrunde liegen. Aber was George Crumb damit macht, das ist eine ganz eigene Musiksprache, natürlich tief verwurzelt in der amerikanischen Musik. Hören Sie nun live aus der Hamburger Leishalle Thomas Hampson, Martin Grubinger und The Percussive Planet. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. It's good enough for me. Makes me love everybody. Makes me love everybody. Makes me love everybody. It's good enough for me. It was good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children. And it's good enough for me. Hallelujah. Hallelujah. times of trouble. It is good for the times of trouble. It is good for the times of trouble, and it's good enough for me. It will do when I am dying. It will do when I am dying. It will do when I am dying. It's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for old time religion. It's good enough for me. It's good enough for me. Good enough for me. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You can talk about your king, a Gideon. You can talk about your man, a Saul. But there's no one like good old Joshua and the battle of Jericho. That morning, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua hit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua hit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Then the lamb rum she pawned horns began to blow, the trumpets began to sound, but the Jesuit cowered, the children shout, and the pall come tumbling down. That morning, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua fit the battle. Joshua fit the battle. Joshua fit the battle. Joshua fit the battle. Joshua fit the battle. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long, long way from home. I wish I could fly like a bird in the sky. I sometimes wish I could fly like a bird in the sky. I wish I could fly like a bird in the sky. as children have a hard time. Motherless children have a hard time. Motherless children have a hard time. Sometimes I feel like a motherless child, a long, long way from marching home again, hurrah, hurrah. We'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. The men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. When Johnny comes marching, Johnny comes marching, Johnny comes marching home. Marching home. Johnny comes marching home again. Hoorah! Hoorah! We'll give him a hearty welcome then. Hoorah! Hoorah! The men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. When Johnny comes marching home. Johnny comes marching home. Nicht als heroischer Gesang, sondern als Trauermarsch kommt hier das traditionelle When Johnny Comes Marching Home daher in dieser Komposition von George Crumb. Wir haben 4 Songs aus den American Songbooks gehört. Beifall in der Hamburger Leishalle für den Bariton Thomas Hampson, Martin Grubinger und das Ensemble The Percussive Planet. Sie hören das ARD Radio Festival, heute präsentiert von NDR Kultur. Wir übertragen ein Konzert vom Schleswig-Holstein Musikfestival live aus der Hamburger Leishalle. Die Bühne ist zum Bersten gefüllt mit Schlaginstrumenten. 4 Schlagzeuger haben die Instrumente bedient, dazu ein Pianist. Die Instrumente sind in einer Art Inseln aufgebaut, also wirklich so ungefähr alles ist dabei, was man sich vorstellen kann. Tomtoms, Pauken, Marimbas, Vibraphone, Xylophone, Becken, Gongs, Glocken, Bongos, ein Drumset, Woodblocks. Das ist jetzt nur, sind nur einige Instrumente. Jetzt wird es hier eine Umbaupause geben. Gleich geht es weiter dann mit Musik von John Corigliano. Wir bleiben also bei amerikanischen Klängen hier in diesem Konzert. Wir gehen hinüber zu dem Zyklus One Sweet Morning. John Corigliano hat ihn geschrieben im Jahr 2011. Jetzt kommen Martin Grubinger und Thomas Hampson auf die Bühne. Wir freuen uns so sehr, dass wir heute hier für Sie in Hamburg die Premiere unseres neuen Projekts spielen dürfen. Wir sind unglaublich aufgeregt und man kann eigentlich sagen, wir konnten es kaum erwarten, dass es heute losgeht und mit dem größten Bariton unserer Zeit auf einer Bühne stehen zu dürfen. Der einmaligste. Einmaligste. Ich muss ehrlich sagen, es ist wahnsinnig lieb und es ist sehr, sehr schön, wieder in Hamburg hier zu sein. Nachdem, dass wir so vieles hier miteinander erlebt haben in diesem wunderbaren Saal. Aber ich bin selbst ziemlich aufgeregt, weil ich bin sein größter Fan über die Jahre. Einer der einmaligsten Musiker unserer heutigen Zeit. Es ist ein Wahnsinn. Danke. Danke. Meine Damen und Herren, wir haben uns deswegen vorgenommen, kurz Ihnen ein bisschen etwas über das Werk, das Sie gerade gehört haben, zu sprechen und auch über das Projekt an sich, weil Sie sehen, wir räumen hier gerade die gesamte Bühne auf. Denn George Crumb ist natürlich ein genialer Komponist, aber er lässt bei der Perkussion so gut wie nichts aus in seinen Werken. Und wir bauen jetzt um auf den Corigliano und das bedeutet, dass wir quasi die ganze Bühne räumen und dann neu aufbauen. Und damit es nicht allzu langweilig für Sie ist und Sie uns dazuschauen, wie wir zwei LKW-Ladungen durch die Gegend transportieren, haben wir uns gedacht, erzählen wir Ihnen ein bisschen was. Ist klar, wunderbar. George Crumb, ich habe diese Lieder zum ersten Mal im 2003 gehört, gesehen und den George Crumb persönlich kennengelernt. Und ich muss ehrlich sagen, es war den ganzen Abend nur diese Lieder. Er hat angefangen für seine Tochter American Songbook zu schreiben. Und laute sehr bekannte Lieder, entweder aus den Gospel- oder Folksong-Tradition, was noch immer. Aber er hat das für seine Tochter gemacht. Und es hat ihm so begeistert und er hat ihm so gefallen, er hat ein zweites Buch gemacht. Und das war so ein Erfolg bei der ersten Aufführung in Philadelphia, dass er ein drittes Buch geschrieben hat. Aber er hat endlich mit dem siebten Buch aufgehört. Und es ist, was mich so aufregt, irgendwie in der Sache, und ihr werdet das besser verstehen als vielleicht anderen Publikum überhaupt in der Welt. Eben diese letzte Lied, gut, der hat dieses berühmte Zitat von Gustav Mahler, das ist klar und das ist kein Zufall, es ist auch kein beliebiger Gestus den Mahler gegenüber, es hat den treffenden Punkt genau im Sinne von Mahler. Aber viel wichtiger finde ich von den George Crumb, er hat hier eine Tonlandschaft vorbereitet, das uns sofort in eine völlig imaginäre Welt gebracht hat, aber trotzdem immer wie diese Streifen von bekannten Melodien oder Wörtern, das wir erkennen können. Ein Horchen aus des Alten, ein Horchen aus der Tradition, aber in eine neue Tonlandschaft, das man kaum sich vorstellen könnten. Und wenn ich mich erlaube, es ist für mich wirklich eine Art 21. Jahrhundert Malerarbeit, wie er eben das Kanal mit Wunderhorn bearbeitet hat. Und das ist wohl, was Sie durchaus besser verstehen können. Seit ich das zuerst gehört habe und dann relativ gleich danach den Martin und sein unwahrscheinliches Können, ist meine erste Frage an ihn war privat, sag mal, hast du jemals George Crumb gehört? Und das ist schon ein Traum für mich jetzt erfüllt. Und wir haben es mal nachgerechnet, man könnte 4 Konzerte allein mit den Crumb-Songs bestreiten. Ja, das machen wir auch. Wir machen eine Welttournee, nur die 7 Bücher von George. Vielleicht... Natürlich in Hamburg anfangen. Vielleicht soll man ganz kurz erzählen, wie Bitte. Es zu unserem Projekt gekommen ist. Wir haben uns kennengelernt und dann im Café Bazaar in Salzburg getroffen. Das ist das Künstlercafé. Und an was ich mich wahnsinnig gut erinnere, ist, wir haben uns getroffen, haben besprochen, was könnten wir machen. Und du hast immer wieder Ausschnitte vorgesungen. Und die Leute, die dort waren, die haben ja gedacht, sie tun Zeitung lesen oder einen Kaffee trinken und haben dann plötzlich von dir im Café Bazaar ein Privatkonzert bekommen, weil wir die einzelnen Songs ausgetestet haben. Und ich finde es klasse, dass wir diesen Schwerpunkt mit, oder diesen Querschnitt, muss man sagen, mit Crumb, Corigliano, Sinatra und Was ist unser Schwerpunkt, bitte? Ja, das ist eine gute Frage. Durch die Gemüsegarten. Genau so ist es. Ich freue mich sehr, dass wir das machen können. Sag ein bisschen von deinem Corigliano, weil du hast den Percussion-Concerto von Corigliano sehr oft gespielt. Ja. Gell? Wir sind beide befreundet mit Gian Corigliano. Und das letzte Lied, das wir singen werden, One Sweet Morning, hat er so tatsächlich für mich geschrieben, was er lieb ist, aber diese, und sehr aufregend ist und wunderschön ist, aber es, der Zyklus, das wir jetzt machen, ist eigentlich von einer anderen Zusammenstellung für ein Orchesterwerk, das er dann in New York für den 9/11 Erinnerung vertont hat. Aber du hast schon lange mit dem Corigliano gearbeitet, oder? Ja, wir sind ursprünglich, ich habe ihn getroffen in Kansas City, im Barbecue-Restaurant. Und wo sonst? Ja. In Kansas City. In Kansas City. Und er hat gesagt, One Sweet Morning, macht's das bitte. Und ich habe ihm erzählt, dass wir ein Projekt planen. Und so haben wir es bearbeitet. Martin Grubinger Senior, der das jetzt auch dirigieren will, hat es bearbeitet für unsere Besetzung, denn ursprünglich für großes Orchester. Und es ist sehr großes Orchester. Und was denkst du über die Bearbeitung? Ist gelungen? Ich finde es fantastisch. Ich freue mich wirklich, die Aufnahme ihm zu schicken, weil der hat Selbstzweifel. Er sagte, ich verstehe nicht, wie ihr das macht. Ich höre das einfach nicht. Ich sagte, bitte lass uns sehen. Und sagte, was sie mit dem Patroclus machen, hat weniger mit deiner Fantasie zu tun, aber es wird immerhin erzählt. Und er hat gelacht. Er ist gespannt. Dann legen wir los, oder? Ja, werden wir sehen. Viel Freude mit John Corigliano und One Sweet Morning. Danke. Thank you. Martin Grubinger und Thomas Hampson waren das auf der Bühne der Hamburger Leihhalle. Der Umbau, der ist hier nach wie vor in vollem Gange. Es ist wirklich ein riesiger Aufwand, der für dieses Konzert betrieben wird. LKW-Ladungen hat Martin Grubinger mit Instrumenten hier nach Hamburg gebracht, nach Schleswig-Holstein gebracht. Und ich freue mich, dass jetzt bei mir ist Christian Kuhn, der Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Ich grüße Sie. Guten Abend. Hallo, Herr Kuhn. Es ist ja tatsächlich so, dass da LKW-Ladungen gekommen sind, denn 16 Konzerte sind es insgesamt, die Martin Grubinger geplant hat. Am Anfang allerdings, da gab es schon ein kleines Malheur. Es gab ein kleines Malheur. Martin Grubinger musste seine ersten drei Konzerte absagen, weil er schlicht und ergreifend krank wurde. Und wir haben das sehr bedauert, aber uns ganz gut aus der Affäre gezogen mit improvisierten Konzerten. Improvisation, Flexibilität, das ist natürlich was, was man braucht als Festivalintendant. Dieses Konzert hier heute, das ist eine echte Premiere. Die beiden spielen zum ersten Mal gemeinsam und dann ein Projekt, was wirklich ja sehr ambitioniert ist. Haben Sie Martin Grubinger carte blanche gegeben als derjenige, der im Mittelpunkt des Festivals steht? Ihm ist ja das Solistenporträt in diesem Jahr gewidmet. Genau, seit letztem Jahr widmen wir eine ganze Reihe von Konzerten einem Interpreten. Letztendlich haben die Künstler innerhalb dieses Porträts alle Freiheiten. Sie müssen nur überzeugend sein oder mit Verführungstalent ausgestattet. Im letzten Jahr hat Solga Better 19 Konzerte gespielt, bei uns ganz unterschiedlicher Art. Und in diesem Jahr ist Martin mit 16 dabei. Und er hat tatsächlich es geschafft, dass wir auch alle logistischen Hürden genommen haben. Und die sind beim Schlagzeug tatsächlich gewaltig. Ja, wie wir hier bei diesem Konzert jetzt auch merken, das ist enorm, was hier auf der Bühne passiert. Es sind wirklich ganz, ganz viele Menschen auf der Bühne und versuchen, diesen Umbau so schnell es geht, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Bühne zu bringen. Warum ist Ihre Wahl in diesem Jahr auf Martin Grubinger gefallen? Hat dem Schleswig-Holstein Musikfestival, das kann man glaube ich so sagen, eine ganze Menge zu verdanken. 2007 hat er den Leonard Bernstein Award bekommen und seitdem ging seine Karriere durch die Decke. Und immer wieder kam er gerne nach Schleswig-Holstein. Er hat hier so etwas wie seine musikalische Heimat gefunden. Und als wir im letzten Jahr zusammensaßen und er mal eine Pause eingelegt hat, also 2014 war er gar nicht bei uns, dann dachten wir, er hat ja schon so vieles beim Schleswig-Holstein Musikfestival realisiert, was kann er überhaupt noch machen? Und nach ein paar Tagen bekamen wir eine Liste von ihm. Und er ganz scheu war am Anfang. Er kann das ganz geschickt einfädeln. Ganz scheu. Christian, also das würde ich gern machen. Und ich habe noch keinen Veranstalter gefunden, denn es ist so aufwendig. Oder es ist auch mit Risiken verbunden. Der heutige Abend ist auch ein riskanter Abend, denn wir sehen es ja jetzt gerade, der passt gar nicht in den normalen Konzertablauf, denn man muss viel umbauen. Aber das gehört bei uns auch dazu. Der Interpret des Jahres, der hat tatsächlich die Freiheiten, auch einmal die Konzertroutine zu durchbrechen. Und das tun wir gerade. Sie sind jetzt im zweiten Jahr Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Diese Geschichte mit dem Solistenporträt ist eine Neuerung, die Sie eingebracht haben. Eine weitere wesentliche Neuerung ist, dass Sie eine Komponistenretrospektive ins Leben gerufen haben. Im letzten Jahr war die Felix Mendelssohn-Bartholdy gewidmet. In diesem Jahr ist es Peter Tschaikowski. Naja, bei Schleswig-Holstein denke ich nicht sofort an Peter Tschaikowski. Ja, sehen Sie, weil es so ist, dass Sie nicht daran denken, haben wir Peter Tschaikowski in den Mittelpunkt gerückt, denn er hat eine ganz enge Beziehung, zumindest nach Hamburg gehabt. Viele seiner Werke wurden in Hamburg zur deutschen Erstaufführung gebracht und er hat sogar 5 Tage in Lübeck verbracht. Das weiß kaum jemand. Er suchte dort die Ruhe der deutlich kleineren Stadt und fand sie auch 3 Tage lang. Dann wurde er entdeckt und hat sich in seinem Hotelzimmer versteckt und ich glaube auch das ein oder andere Glas Wodka getrunken. Christian Kuhn, Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Sie sollten so allmählich wieder zu Ihrem Platz gehen, denn der Umbau scheint in Kürze abgeschlossen zu sein. Herzlichen Dank. Ihnen danke. Wir sind in der Hamburger Leihhalle und hören ein Konzert von Martin Grubinger und Thomas Hampson mit dem Ensemble The Percussive Planet. Und gleich erleben wir Musik von John Corigliano. One Sweet Morning ist ein Zyklus aus drei Liedern und einem Interlude, einem Zwischenspiel. Geschrieben hat Corigliano diese Musik in Erinnerung an die Terroranschläge vom 11. September 2001, und zwar als die sich zum 10. Mal jährten. 2011 ist das gewesen. Jetzt sind die Musiker wieder auf die Bühne gekommen, hier in der Hamburger Leishalle. Sie scheinen noch ein bisschen ihre Instrumente zu sortieren. Inzwischen haben wir jetzt auch nicht nur Schlaginstrumente dabei, sondern sie werden auch Blechbläser hören. Musik von John Corigliano, dem Amerikaner. Martin Grubinger geht da, kann ich sehen, noch einmal auf der Bühne und schaut, ob alles am Platz ist. Er reist immer mit einem großen Koffer voller Schlägel und Sticks durch die Gegend. Also wenn man ihn sieht, dann hat er zumindest diesen Koffer bei sich, um all die verschiedenen Instrumente, die er hat und mit denen er auf der Bühne unterwegs ist, bedienen zu können. Thomas Hampson kommt jetzt auf die Bühne zusammen mit dem Vater von Martin Grubinger, Martin Grubinger Senior, denn der wird diese Musik jetzt dirigieren, John Corigliano's One Sweet Morning. Fisherman mends a glimmering net. Happy porpoises jump in the sea. As it should always be. vegetable peddlers shout in the street, and a yellow-sailed boat comes near the island. Infants are born. He swerved back to pin them against the warship, never letting the Trojans see him. And up to Troy as they struggled bravely on. His grip. Patroclus, between his teeth he bred. He fired by the spearhead over the chariot rail, hoisted, dragging the Trojan out as an angler perched on a jutting rock edge drags some fish from the sea, some noble catch with line and glittering bronze hook. So with the spear, Patroclus cuffed him off his car, his mouth gaping round the glittering point, and flipped him down face first. Dead as he felt his life breath blown away. Next he cut Erilus, closing, locking in. He flung a rock and it struck between his eyes, and the mantle skull slipped to his heavy hand down the earth-shattering death engulfed his corpse. Then, in a blur of keels, Amphoteros, Erios, Epaeus, Teleplorinus, son of Damastor, to wake the heart and make it wise. One sweet morning, the rose will rise to wake the heart and make. Da merkt man dem Bariton Thomas Hampson an, dass er bewegt ist, wenn er diese Musik singt. Den Zyklus One Sweet Morning von John Corigliano, den Corigliano geschrieben hat im Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September. One Sweet Morning, das titelgebende Lied, dieser dritte Song, der ist Thomas Hampson gewidmet. Und für Hampson spricht aus diesem Lied auch die Hoffnung auf ein friedvolleres Miteinander der Menschen, auf Versöhnung, die Hoffnung auf einen süßen Morgen eben, wie es heißt in diesem Lied, in dem die Rose erblühen wird. Beifall in der Hamburger Leishalle für Thomas Hampson und Martin Grubinger und das Ensemble The Percussive Planet, dirigiert hat Martin Grubinger Senior. Wir übertragen dieses Konzert des Schleswig-Holstein-Musikfestivals live aus der Hamburger Leisthalle hier im ARD-Radio-Festival, heute präsentiert von NDR Kultur. Das Publikum hier im Saal geht jetzt in die Pause. Danach bewegen wir uns in ganz andere musikalische Richtungen mit Songs von Frank Sinatra und Sting, die eigens arrangiert wurden für diesen Abend. Wir haben in der Pause die Gelegenheit, von Martin Grubinger und Thomas Hampson mehr über ihre Ideen zu diesem Programm zu erfahren. Aber zunächst wollen wir einen genaueren Blick auf dieses Programm werfen, gerade auch auf die Amerika-Bezüge, die sich wie ein roter Faden durch den Abend ziehen. Elisabeth Richter hat sich eingehender damit beschäftigt. Musik. Meine Tage waren so wundersam frei. Die kleinen Vögel, die mit sorgloser Leichtigkeit von Baum zu Baum fliegen, waren so selig wie ich. So lauten die ersten Zeilen des Gedichtes »My days have been so wondrous free«, »Meine Tage waren so wundersam frei« von Thomas Parnell, 1759 in Musik gesetzt von Francis Hopkinson. Hier erklingt die Melodie in der Bearbeitung der zeitgenössischen Komponistin Catherine Hoover. Francis Hopkinson war eigentlich Rechtsanwalt. Er unterzeichnete 1776 mit anderen die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und war damit einer der Gründerväter des Landes. Außerdem zählte er George Washington zu seinen Freunden. Hopkinson war ein Amateurmusiker und Komponist, aber sein Lied »Meine Tage waren so wundersam frei« ist das erste überlieferte amerikanische Kunstlied. Es bildet den Ausgangspunkt der ungeheuer vielfältigen, von den unterschiedlichsten Einflüssen geprägten amerikanischen Liedtradition, die bis in unsere Tage reicht, bis zu den Liedern des heutigen Konzerts. Da sind die stilisierten Spirituals aus den American Songbooks von George Crumb oder die Kunstlieder im Gedenken an die Katastrophe des 11. September 2001 von John Corigliano, genauso wie die Song-Klassiker »New York, New York« oder »Something Stupid Like I Love You«, gesungen von dem legendären Frank Sinatra. And I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Amerika ist ein erfundener Ort. Es ist das einzige Land in der Welt, das aus Ideen zusammengebraut wurde. Das schrieb der amerikanische Schriftsteller Paul Auster, Jahrgang 1947, und die deutsch-jüdische Publizistin Hannah Arendt, Jahrgang 1906, die in die Vereinigten Staaten emigrierte, die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm und leidenschaftlich für die amerikanische Verfassung eintrat, sah in Amerika in jeder Hinsicht, positiv wie negativ, eine Angelegenheit Europas. Man kann die Vereinigten Staaten historisch nur verstehen, wenn man begreift, dass sie das Ergebnis des größten und kühnsten Unternehmens der europäischen Menschheit in der Neuzeit sind. Diese Statements zeigen nur, wie sehr die amerikanische Kultur allgemein und natürlich auch die Musikkultur seit ihren Anfängen durch die Einflüsse der Kulturen der zahlreichen Einwandererländer geprägt wurde. Der amerikanische Bariton Thomas Hampson hat sich intensiv mit der Liedtradition seiner Heimat auseinandergesetzt und auf seiner Website mehrere Essays dazu veröffentlicht. Für Hampson ist das Lied ein zu Musik verdichteter poetischer Gedanke. Die amerikanische Lyrik erzählt besonders reich davon, was es bedeutet, ein Volk zu sein und zu einer Kultur zu werden. Einer Kultur, gehauen aus wild entschlossener Unabhängigkeit von Geist, Herz und Seele und auf ewig verwurzelt in der Unzahl der Geschichten ihrer Völker. Kompositorisch kann man den 1929 geborenen George Crumb in manchen Techniken als einen späten Nachfolger Anton Weberns verstehen. Doch für Crumb ist es geradezu charakteristisch, dass er verschiedene Stile einander gegenüberstellt. Klassische westliche Musiktraditionen treffen auf Folkmusik, auf religiöse, esoterische Musik, Jazz und vieles mehr. Man könnte sagen, in Crumbs Schaffen zeigt sich fast das ganze Konglomerat von Kulturen, die die amerikanische Musik geprägt haben. So fließen in die mit avantgardistischen Kompositionstechniken bearbeiteten Spirituals natürlich auch afrikanische und jüdische Elemente ein. In dem Spiritual »Joshua Fit the Battle of Jericho«, »Josua focht die Schlacht von Jericho«, wird zum Blasen der Witterhörner des Schofars aufgerufen. Der Schall dieser auch »Hallposaunen« genannten Instrumente soll ja angeblich die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht haben. Crumb bringt in seiner Bearbeitung des Spirituals deutlich hörbar die Fanfaren der Instrumente ein. Der New Yorker John Corigliano, Jahrgang 1938, stammt aus einer italo-amerikanischen Familie. Er ist einer der erfolgreichsten Komponisten des Landes. Stilistisch orientiert sich Corigliano hauptsächlich an klassischen Techniken des 19. Jahrhunderts. Besonders hat er sich auch mit seinen Filmmusiken einen Namen gemacht. Für die Musik zu »Die rote Violine« erhielt er einen Oscar, für seine zweite Sinfonie den Pulitzerpreis. Sein Erfolg gründet sich nicht zuletzt auf seine meist leicht verständliche, eingängige, stimmungsvolle Musik, die komplexe, avantgardistische oder experimentelle Klänge vermeidet und durch die zwingende Dramatik sowie das Gespür für Effekte besticht. Wie kann man dramatische Musik überhaupt hören, ohne dass dabei automatisch die schrecklichen Ereignisse zu einem Begleiter der Musik werden, beziehungsweise umgekehrt die Musik unvermeidlich zu einem Tongemälde dieses unvorstellbaren Tages wird. Das hätte ich niemals beabsichtigt oder auch nur gewünscht. Wie konnte ich also das Publikum dazu bringen, seine eigenen Erinnerungen zu ignorieren? So beschreibt John Corigliano seine Überlegungen zu einem Auftragswerk zum 10-jährigen Jahrestag des 11. September 2001. Seine Lösung war, das Werk und seinen konkreten Bezug in einen größeren Kontext zu stellen und mit Texten auf andere, frühere Katastrophen einzugehen. Die vier Texte seines Liedzyklus »One Sweet Morning« stammen von den unterschiedlichsten Autoren, von dem polnischen Schriftsteller Czesław Miłosz von 1944, von Homer, der in der Ilias vom Tod des griechischen Kämpfers Patroklos erzählt, von dem chinesischen Dichter Li Po aus dem 8. Jahrhundert und dem amerikanischen Liedtexter Edgar Yip Harburg, der im letzten Lied die Utopie einer Welt ohne Krieg entwickelt. It's up to you, New York. Wie Elvis Presley oder Marilyn Monroe ist Frank Sinatra eine der wichtigsten Symbolfiguren der amerikanischen Unterhaltungsmusik, besonders für den Swing der 1940er und 50er Jahre. Als Sinatra starb, wurden zu seinen Ehren in Las Vegas für 3 Minuten die Lichter der Stadt ausgeschaltet und in New York wurde in Anspielung auf seinen Spitznamen Old Blue Eyes für mehrere Tage das Empire State Building mit blauem Licht angestrahlt. Der britische Popstar Sting, mit dessen Songs das heutige Konzert beendet wird, nimmt in seinen Texten auch gelegentlich Bezug auf Amerika. So geht er etwa in seinem Song Russians auf die amerikanisch-sowjetische Konfrontation während des Kalten Krieges ein und versucht, das Feindbild zu entschärfen, indem er hervorhebt, dass Russen auch Menschen seien, die ihre Kinder lieben. Elisabeth Richter über das heutige Programm von Martin Grubinger, Thomas Hampson und The Percussive Planet hier in der Hamburger Leishalle. Eins allerdings hat sich in der Zwischenzeit verändert. Mit Sting wird das Programm nicht beendet, sondern Sting werden wir nach der Pause erleben. Besser gesagt, Songs von Sting, gesungen von Thomas Hampson. Sinatra ist ans Ende gerutscht. Das alles hier ist eine Premiere. Martin Grubinger und Thomas Hampson machen zum ersten Mal ein gemeinsames Konzert und waren wirklich bis zuletzt am Proben und sind offenbar immer noch so ein bisschen am Schauen, wie sie es am besten gestalten wollen diesen Abend. Wir sind also wirklich hautnah mit dabei hier im ARD Radio Festival, präsentiert von NDR Kultur. Ann-Kathrin Bonhold hatte gestern während der Proben die Gelegenheit, Thomas Hampson zu treffen. Bei den Proben merkt man ihnen die Begeisterung schon an, also jetzt gerade bei den Sinatra-Songs, ist das ein Repertoire, was Ihnen besondere Freude macht, was Sie sich ja wahrscheinlich auch selber ausgesucht haben? Wir haben unser Repertoire gemeinsam ausgesucht und es ist eine Bandbreite, die wirklich spannend ist. Ich meine, von George Crumb über Corigliano durch den Sting und dann die große Evergreens von Frank Sinatra, der wäre 100 Jahre alt. Deswegen haben wir so eine Geburtstagfeier an ihm gelegt. Und Sting ist einfach eine total faszinierende Liedmacher von der heutigen Welt, wie alle wissen. Ich habe nicht sehr viel mit Sting am Hut gehabt bis jetzt, aber Aber jetzt habe ich ziemlich viel, weil ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig toll. Die Begeisterung, dass Sie merken, ist nicht nur, was ich singe. Und ich meine, meine ganze Karriere habe ich immer sehr gern unterschiedliche Gattungen oder Genres gesungen. Und ein Teil der Sinatra-Welt ist ein bisschen meine Mutter, ihre Welt. Und ich bin aufgewachsen damit. Aber ich finde einfach so wahnsinnig aufregend, mit dieser tollen Musiker diese Musik zu spielen. Und wir spielen, wie ich sagte, von Avantgardisten bis zum Empfänglichsten, wenn man so sagen möchte. Und es ist wirklich sehr aufregend. Das sind ja sehr amerikanische, ist eine sehr amerikanische Musikauswahl. Erstmal diese John Corigliano-Songs und George Crumb. Vielleicht für alle, die beiden nicht so bekannten Komponisten nicht kennen, was zeichnet die aus? Wie haben die Musik geprägt? Well, die George Crumb-Lieder sind... Ich habe sie zum ersten Mal in 2003 in Salzburg gehört und ich habe dann auch der große Meister George Crumb kennengelernt und mit ihm gesprochen. Und er hat schon damals, ich glaube, 2 oder 3 sogenannte American Songbooks geschrieben, wo er einfach die Urvolkslieder und Gospellieder, Kirchenlieder, was auch immer, ein Tunes, das jeder gekannt hat, und hat das in eine Tonlandschaft gesetzt, das wirklich sehr fantasievoll ist, sehr meines Erachtens emotions- und gedankensanregend gleichzeitig. Ich bin sehr begeistert davon und irgendwie, dass dieser moderne Mensch, sagen wir so, ein moderner Komponist, der alte Welt von gekannte Lieder und Melodien, aber auch Aussagen dann in eine neue Form gebracht hat, in eine neue Musik, erinnert mich eigentlich an Gustav Mahler. Und ich habe diese Assoziation sofort gehabt. Jetzt mittlerweile hat der George Crumb 7 Bücher geschrieben. Und ich habe schon vor ein paar Jahren mein erstes Konzert mit 5 oder 6 Lieder davon, Auswahl, gesungen. Und er kam und er war begeistert, weil bis dahin hat er nie einen Mann gehört in diese Lieder. Und die liegen mir immer am Herzen. Und als ich dann den Martin besser kennengelernt habe ich ihm vorgeschlagen, gesagt, ihr könntest dich sowas vorstellen. Und dann ist er sofort geschmunzelt und sagt, mein Gott, könntest du dich vorstellen, jemals ein Konzert mit mir aufzumachen, aufzutreten? Ich sage, was heißt? Natürlich, sagt er, was stehst du von Big Band? Sage, was kennst du über Sting? Und wir haben dann einfach eine Repertoire, wir können wahrscheinlich nicht lang genug leben, alle Repertoire aufzuführen, was wir schon diskutiert haben. Es ist nicht absichtlich, dass es ein Schwerpunkt amerikanisch ist, aber es ist halt so gekommen. Crumb kam von mir, Corigliano kam von Martin, weil er hat sehr oft den Percussion Concerto gespielt von John Corigliano. Ich bin auch persönlich befreundet mit John und er hat sogar in dem Stück, das wir jetzt aufhören, das dritte ist an mich gewidmet und ich habe die Uraufführung als Klavierlied gesungen, One Sweet Morning. Dann hatte ich den Eindruck, Sie müssen da schon gegen ganz schöne Maschinerie an Schlagwerk und Bläsern auch ansingen. Ist das ungewohnt oder macht es besonders viel Spaß? Wie ist das für Sie? Well, ich habe schon durch die Jahre, vor allem am Anfang meiner Karriere, sehr viel Pop-Konzerte gemacht. Man ist gewohnt, in diese mikrofonierte Welt zu arbeiten. So eine kleine intensive und auch durchaus laute Band habe ich seit langem nicht wirklich mitgemacht oder mitgesungen und das macht so Spaß. Aber natürlich, es wird schon laut. Der letzte Teil wird schon der Katze raus. Das Programm haben Sie aber so noch nicht aufgeführt, oder? Nein, es ist nicht nur unsere erste Begegnung auf der Bühne, der Martin und ich und sein Vater und der ganze Team. Eigentlich das ganze Programm mit weniger Ausnahmen ist für uns allen total neu. Dieses Proben für so ein Konzert im Rahmen eines Festivals, ist das für Sie etwas anderes, als wenn Sie für Ihre anderen Konzerte proben? Ist das intensiver oder sagen Sie nein, wir arbeiten immer gleich? Ich glaube, Probe ist Probe, Arbeit ist Arbeit, Hacken ist Hacken. Aber grundsätzlich, ich meine, ich mag Schleswig-Holstein sehr. Ich habe diese Festival wahnsinnig gern. Ich bin öfters hier gewesen. Was ich so reizvoll finde, ist alle diese verschiedenen Spielstätte. Weil ich habe einen Liederabend in einer Scheune gemacht. Ich habe ein Konzert natürlich in der Reitshalle oder in Kiel oder wo auch immer. Und das ist schon sehr aufregend. Es ist wirklich sehr spannend. Und in dem Sinne ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn Musiker zusammenkommen zu musizieren und zu probieren, ist es uns relativ egal, wo wir sind. Der Schweiß bleibt da selber. Die Chemie zwischen Ihnen und Martin Grubinger und der ganzen Band scheint aber gut zu sein. Das erleichtert ja die Zusammenarbeit dann doch auch, ne? Oh, wir sind zusammengekommen, weil wir Freunde sind. Es ist lustig, der Martin ist natürlich sehr viel jünger. Sogar er könnte mein Sohn sein. Sehr witzig. Aber er, und als Junge, er hat mich als Sänger in Salzburg natürlich erlebt, und als sein Vater von den Wiener Philharmoniker gespielt hat. Wir sind nicht so lange befreundet, aber diese Geschichten sind vorhanden. Aber ich bin zu einiges auf seine Konzerte gegangen und ich bewundere diesen jungen Mann wirklich grenzenlos. Der ist ein Art Genie und Rattenfänger und toller Mensch und toller Vater. Und ich meine, er hat alles, aber was er für Begeisterung in sein Publikum hervorruft. Das finde ich wahnsinnig aufregend, wahnsinnig toll. Ich bin ein großer, großer Fan und Bewunderer von Martin. Sagt Thomas Hampson, der Bariton, der hier im Gespräch war mit Ann-Kathrin Bornhold. Die hat die Proben besucht in der Hamburger Leishalle in den letzten Tagen und hatte auch die Gelegenheit, Martin Grubinger zu treffen. Sie sind ja beim Schleswig-Holstein Musikfestival besonders eingespannt in diesem Jahr. So eine Probe für so ein Konzert der besonderen Art, sage ich jetzt mal, ist das irgendwie was anderes als für andere Konzerte zu proben? Intensiver, mehr Zeitdruck? Ja, wie ist das? Ja klar, es ist ein neues Programm, es ist eine Premiere. Alles, was wir spielen, ist neu, bringen wir zum ersten Mal auf die Bühne. In Kombination mit Thomas Hampson ist es natürlich auch etwas Besonderes, die Arrangements sind neu gemacht, also es ist wirklich Neuland für uns. Wir haben keine Erfahrungswerte und das macht es natürlich besonders in der Probenarbeit natürlich, weil man sehr detailliert arbeiten muss, weil man nicht so hundertprozentig weiß, wo ist man mit anderen Musikern zusammen, wo muss man sich ein bisschen zurücknehmen, wo kann man ein bisschen offensiver agieren. Gleichzeitig ist natürlich sehr viel Instrumentarium auf der Bühne, man muss das also auch logistisch alles gut planen. Aber das Besondere an so einer Premiere ist natürlich, dass es einfach auch riesig Spaß macht, weil man eben, wie ich sagte, Neuland betritt und noch gar nicht genau weiß, was einen auch musikalisch erwartet, wie das Publikum reagiert, wie die einzelnen Songs, die einzelnen Werke auch vom Publikum aufgenommen werden, wie das akustisch sich im Saal gestaltet. Also ich freue mich total. Ich finde es einfach klasse, diese neuen Dinge zu machen, denn die machen das Künstlerleben dann besonders. Wie haben Sie beide überhaupt zueinander gefunden? Ja, ich bin großer Thomas Hampson-Fan. Ich meine, einer der größten Sänger unserer Zeit, eine Legende, kann man sagen. Und ich habe ihn oft natürlich erlebt. Ich bin Salzburger, bei den Salzburger Festspielen gehört, in Wien gehört. Ist einfach unglaublich. Und dann war er mal in einem Konzert, und zwar, ich kann mich gut erinnern, das war beim Heidelberger Frühling, bei diesem Festival. Und ich war dort mit Percussive Planet und Thomas war im Konzert mit seiner Gattin und nach dem Konzert haben wir uns getroffen in der Garderobe und einige Tage später schreibt mir seine Tochter, die Catherine, über Facebook eine Message und sagt, ja, der Thomas möchte unbedingt ein Projekt machen. Und ich war natürlich begeistert, weil ich hatte mich nicht zu fragen getraut. Ich dachte, das wäre fantastisch, aber ich wollte ihn nicht fragen, weil ich dachte, der hat sicher einen Haufen andere Dinge zu tun. Und nachdem er aber dann gefragt hat, waren wir natürlich Feuer und Flammen. Dann haben wir uns getroffen, wir haben nachgedacht, was wir machen könnten und ja, dann ist es die Idee entstanden, im ersten Teil sehr zeitgenössisch zu sein, mit amerikanischer Musik von Coriliano und Crump, also zwei lebenden Komponisten, und im zweiten Teil dann Dinge zu machen, die auch für Thomas neu sind, also Sinatra und dann ganz speziell natürlich Sting. Sting ist, ich liebe Sting, ich bin großer Sting-Fan, viele bei uns hier in der Band sind echte Sting-Fans, wir haben alle Platten, alle CDs, wir waren alle in vielen Konzerten, auch live von Sting, und jetzt Thomas Hampson mit Sting zu hören, ist natürlich etwas ganz Spezielles. Die Kombi Perkussion und Gesang und dann auch noch eigentlich ein klassischer Gesang, den ja Thomas Hampson mitbringt, ist ja eher ungewöhnlich. Wie erleben Sie das? Also er sagte, ja, es ist schon irgendwie eine Herausforderung. Er macht das nicht so oft. Wie ist das für Sie? Auch für uns ist es sehr, ist es neu. Nur als Beispiel, bei Crump, wenn wir das einstudieren im Schlagzeugensemble, dann sind wir als Schlagzeuger natürlich mal total fokussiert auf die rhythmische Präzision. Also es geht dann so, dass wir wirklich ganz gerade das durchziehen und wirklich darauf fokussiert sind, dass die 32, die 16, all diese Dinge beisammen sind und dass es wirklich, wie wir Schlagzeuger sagen, tight gespielt ist. Wenn dann ein Sänger dazu kommt, dann erfahren wir und lernen wir, was Phrasierung auch bedeutet, im speziellen Sinne bei einem Sänger. Denn Es wird geatmet, es wird auch stärker rubatiert, man muss viel mehr zuhören, man muss sehr offen sein, man muss also sehr viel flexibler sein. Man fühlt sich dann plötzlich als Schlagzeuger wie ein Klavierbegleiter bei einem Liederabend. Und das ist die wirklich interessante Komponente für uns, wo wir wahnsinnig viel lernen können. Dann die einzelnen Stilrichtungen, wir machen ja echt wilde Sprünge, wir machen Crump und dann Corleano, also zum Teil sehr radikale Musik, und dann wird's groovy, dann machen wir Swing, dann wird's auch bei Sting auch ein bisschen poppig, Jazz-poppig. Das heißt, wir beschreiten unglaublich große Felder und müssen uns immer wieder auf die neuen Situationen auch musikalisch einstellen. Und das macht's fantastisch. Also ich kann echt sagen, es macht uns so viel Freude, dieses Projekt. Wie gehen Sie an solche gemeinsamen Proben überhaupt ran? Also fängt man halt mal an mit einem Stück oder hat's da vorher, gibt's einen Plan? Wie läuft das? Ja, es gibt den Masterplan, und zwar, der ist entstanden in Salzburg im Café Bazaar. Das ist so ein Künstlercafé, und wir haben uns getroffen mit Thomas, mein Vater und ich, zu dritt. Und es war, ich kann mich erinnern, es war echt eine wunderschöne Begegnung, denn wir haben gesagt, okay, was machen wir? Jetzt haben wir uns entschieden, wir machen ein Projekt, aber was machen wir inhaltlich? Und dann haben wir halt nachgedacht und diskutiert. Und wenn man mit Thomas über Programm diskutiert, bedeutet das immer, dass er auch die einzelnen Songs, die man diskutiert, auch gleich ansingt. Das heißt, das Kaffeehauspublikum dort, die dort waren, um einen Kaffee zu trinken oder um Zeitung zu lesen, die haben Thomas Hampson live erlebt, ja. Und zwar ganz spontan. Wir haben über Come Fly With Me, und dann singt er Come Fly With Me, und das ganze Café schaut. Und dann sagen wir, ja, Thomas, Come Fly With Me machen, und lass uns doch am Schluss auch noch New York und My Way oder so irgendwas machen. Und dann singt er diese Dinge, und die waren natürlich aus dem Häuschen, weil wo erlebt man das schon, dass Thomas Hampson ganz spontan beim Café sitzen zu singen beginnt? Und so haben wir unser Programm erarbeitet. Wir haben das dann genau festgelegt. Also der Masterplan war nach dieser vierstündigen Kaffeehaussitzung dann fix und fertig. Und dann ist mein Vater daran gegangen, das alles zu bearbeiten. Und das hat natürlich viel Zeit gekostet. Und bis dann alles fertig war, war es dann März dieses Jahres. Und dann haben wir begonnen zu proben. Also das ist die Idee und das ist der Ausgangspunkt. Man kann nicht einfach sagen, na, jetzt proben wir mal so dahin. Sondern man braucht einen genauen Plan. Und an diesem Plan hält man sich dann strikt und penibel. Na, ich finde ja, Martin Grubinger kann auch ganz gut singen. Ann-Kathrin Bonhold hat ihn getroffen während der Proben zu diesem Konzert, das er gibt in der Hamburger Leishalle zusammen mit Thomas Hampson und The Percussive Planet. Sie hören das ARD Radio Festival, heute präsentiert von NDR Kultur, und wir sind live bei diesem Konzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Das Publikum hat wieder Platz genommen und jetzt geht es los mit geradezu poppigen Klängen. Wir werden Songs, Hits erleben von Sting, gesungen von Thomas Hampson. Wir haben es gehört, für ihn ist das absolutes Neuland. Martin Grubinger, ein großer Sting-Fan, wie er gesagt hat. Ich glaube, was ihn sehr an Sting reizt, ist eben auch die Vielseitigkeit dieses Musikers. Vielseitigkeit ist Martin Grubinger auch, genau wie sein Instrument, das Schlagzeug. In allen Genres kommt es vor, in allen Kulturen kommt es vor. Und deswegen bewegt sich Martin Grubinger auch so zwischen all diesen verschiedenen musikalischen Gefilden. The Percussive Planet, die Musiker sind jetzt wieder auf die Bühne gekommen und wir erwarten Thomas Hampson und Martin Grubinger Senior, der dieses Set dirigieren wird. 7 Songs von Sting werden wir hören. Genannt haben sie diesen Block 7 Shades of Sting. Arrangiert sind die Stücke eigens für diesen Abend, und das hatte Daniel Schröckenfuchs gemacht. Sie werden auch eine weibliche Sängerin hören im Background, das ist Doro Hanke. 5 in the morning and the light's already broken and the rainy streets are empty for nobody else has woken. You turn towards the window as he sleeps beneath the covers and you wonder what he's dreaming in his slumbers. There's a clock upon the table and it's burning up the hour and you feel your life is shrinking like the petals of a flower. As you creep towards the closet, you're so careful not to wake him. Choose a cotton dress you bought last summer. There's a time of indecision between the bedroom and the door, and the part of you that knows that you can't take it anymore. The promise of the future and the creaking of the floor, and you're torn if you should leave him with a number. And in your imagination you're 1,000 miles away. So many of his promises were broken on the way. So write it in a letter, all the things you couldn't say, and you tell him that you're never coming home. I wake up in an empty bed, hammers in my head. I call her name, there's no reply. It's not like her to let me lie. It's time for work, it's time to go, but something's up present, I don't know. I need a cup of coffee, I feel better. I stumble to the bathroom door, the makeup bag is on the floor. It really is a mess, this place. It takes some time to save my face. I'm not really thinking straight. She never lets me sleep this late. I'm almost done and then I see her letter. She's a universal way. Too many of his promises got broken on the way. So she wrote it in a letter, all the things she couldn't say. And she told him she was never coming home. And she told him she was never coming home. There's a growing feeling of hysteria, conditioned to response to all the threats in the speeches of the heralds of the Soviets. Mr. Khrushchev says he will bury you. I don't subscribe to this point of view. Such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly in common sense on either side. times. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. In the mouth of the president, there's no such thing as a winnable war. It's a lie we don't believe anymore. Mr. Reagan says he will protect you. I don't subscribe to this point of view. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. I hope the Russians love their children too. Seven days was all she wrote. Kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this one. I really have to make her mind. It's plain to see. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday on my mind. Friday every time. Saturday would wait, but Sunday be too go. The fact remains, I love her so. 7 days, so many ways, but I can't run away. I can't run away. I can't run. if blood will flow, when flesh and steel are one, trying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay. And all the rain will fall like tears from the stars, like tears from the stars. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Finding the world in the smallness of a grain of sand, and holding infinities in the palm of your hand, and heaven's wrath in the seedlings of this tiny flower, and eternity in the space of a single flower. Send your love into the future. Send your love into the distance. Inside your head is a reincarnation, a mission prone and unknowing. We send a seed to a distant future, then we can watch the galaxies growing. This ain't no time for the world's colliding. This is the time of the kingdom falling. This is the time of the world dividing. Time to hear your call, send your love into the future. Send your precious love into some distant time, and fix this wounded planet with the love of your healing. Send your love from Paris to a summer's day. The world more lovely and more temperate. Right wings to shake the darlings out of bay. Summer's lethal, have to show a day. Sometimes to have the eye of heaven shines. Nothing is his gold complexion dim. And every flower fares a sun or climbs. Changing nature's changing colors and dreams. Like a beautiful smile, it fills up the sky. And I think I know why such a beauty won't die. It's eternity's mine, and we walk in this heart. The cards as a meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the sword of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart. Musik von Sting, mal ganz anders als man sie sonst kennt, arrangiert für den Bariton Thomas Hampson, Multiperkussionist Martin Grubinger, die Sängerin Doro Hanke und das Ensemble The Percussive Planet. Das war eine echte Premiere. Songs von Sting hat Hampson vorher noch nie gesungen. Und hier in der Hamburger Leishalle, da ist es lockerer geworden. Thomas Hampson hat zum Teil mitgetanzt etwas bei der Musik. Er hat zum Teil die Musik im Sitzen auf einem Barhocker gesungen, hat zwischendurch während der Musik mal einen Schluck Wasser genommen. Und vielleicht haben Sie es am Ende so ganz leise gehört. Da ist Thomas Hampson rübergegangen zu Martin Grubinger und der hat zu ihm gesagt, fantastisch, super, super. Für die beiden ist das ja auch wirklich ein neues Projekt, was sie hier starten beim Schleswig-Holstein Musikfestival in der Hamburger Leithalle. Sie hören das ARD Radio Festival, heute präsentiert vom NDR Kultur. Von Sting geht's jetzt gleich weiter zu Frank Sinatra. Ob Come Fly With Me, You Make Me Feel So Young oder New York, New York. Thomas Hampson wird einige der bekanntesten Lieder des legendären Sinatra singen, der vor 100 Jahren geboren wurde, im Dezember 1915. Für Hampson ist das Musik seiner Jugend, wobei der ganz große Stern von Sinatra bereits langsam verblasste, als Hampson zur Welt kam. Gerade hat Hampson seinen 60. Geburtstag gefeiert am 28. Juni. Und wenn er jetzt musikalisch auf diese Pfade von Sinatra geht, dann ist das sicherlich für ihn auch ein Ausprobieren. Was kann er mit seiner Stimme machen? Wozu hat er Lust? Was für andere Facetten kann er da auch noch für sich selber entdecken? Die Arrangements dieser Sinatra-Songs, die wir jetzt gleich hören werden, die hatte Martin Grubinger Senior geschrieben. Und wir haben im Vorfeld erfahren, dass Thomas Hampson eventuell zwischendurch auch noch mal selber zum Mikro greifen wird. Fly with me, we'll fly, we'll fly away. If you can use some exotic blues in a bar in far Bombay, come on, fly with me, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band that will toot his flute for you. Come on, fly with me. We'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You might hear angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me. We'll fly, we'll fly. We'll fly away. Once I get you up there, where the air is so rarefied, we're gonna glide absolutely petrified. Once I get you up there, I'll be holding you room so awfully near, you might even hear angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the word and I'll beat the bird down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they do say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. So, meine Damen und Herren, warum Sinatra? Er wäre 100 Jahre alt im August. Wir feiern seinen 100. Geburtstag. Mit Recht wäre es einer der größten Sänger Amerikas überhaupt. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch von mir, das zu sagen, als Klassiker. Aber ich meine, wer Sinatra und Ella Fitzgerald und Sarah Vaughan und Mahalia Jackson nicht kennt, kennt Amerika nicht. Und Sinatra ist halt Sinatra. Und diese Old Goldies, golden, wunderbare, tolle Musik macht einfach Spaß. Und immerhin ist es Sommer. Gehen wir weiter. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of you having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, how one can be? Just the thought of you makes me stop. 'cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. So young, you make me feel like spring has sprung, and every time I see you grin, I'm such a happy. The moment that you speak, I wanna play a hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. Like a couple of tops running along a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do. Our songs will be sung, bells will be rung, and a wonderful fling will be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so, you make me feel so, you make me feel so young. Ausgesucht, aber im Namen meines Hundes Geburtstag hat einer gesagt, ich muss das einmal singen. So, ich habe es gern gesungen. Jetzt kommt der, einer der größten Meister überhaupt aus Amerika, ihr kennt ihn schon, aber nicht in dieser Bearbeitung. Und ich lasse euch dies einfach, diese Band genießen mit Strike Up the Band von Gershwin und Grubinger. Thank you.

practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night is blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. He shows them pearly white. Just a jackknife has McKeith, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's McKeith, dear? So there's not a trace of red on them schönen blauen Sonntag. Ich lieg dein Toter. Appear, dear. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of a heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York, I wanna wake up in a city that never sleeps. Bravos und Jubel in der Hamburger Leishalle für Thomas Hampson, Martin Grubinger und The Percussive Planet, die wir jetzt hier als Big Band erlebt haben, unter der Leitung von Martin Grubinger Senior, der auch die Arrangements geschrieben hat. In Amerika sind wir heute Abend gestartet und jetzt wieder in New York gelandet mit diesen Songs von Frank Sinatra. Solotrompeter war Anil Somari, Alexander von Heike haben wir als Saxophonisten gehört, Doro Hanke hat mitgesungen. Sie hören das ARD Radio Festival, heute präsentiert von NDR Kultur. Ja, und nach New York können Sie auch fliegen. Schauen Sie mal auf der Seite vom ARD Radio Festival. Einen Flug nach New York können Sie gewinnen, einen Besuch in der Met, wenn Sie teilnehmen am großen Gewinnspiel. Das war's hier aus der Hamburger Leishalle. Wenn Sie Lust haben, können Sie dieses Konzert nochmal nachhören. 7 Tage lang steht es im Internet bereit unter ardradiofestival.de. Damit geht unsere Live-Übertragung aus der Hamburger Leishalle zu Ende. Mit diesem Konzert mit Thomas Hampson und Martin Grubinger. Der Tonmeister war Dirk Lüdemann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus. ARD Radio Festival 2015. Die Lesung. Heute die zweite Folge aus dem Buch Beim Häuten der Zwiebel von Günter Grass. Es beschreibt 2 Jahrzehnte seines Lebens, vom Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 bis zum Erscheinen des Romans Die Blechtrommel im Jahre 1959. Auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs datiert der in Danzig aufgewachsene Grass das Ende seiner Kindheit. Der junge Grass sieht den Krieg als großes Abenteuer und glaubt an den Endsieg. Verblüfft registriert der 13-Jährige, dass ein Mitschüler nicht nur die Siegesmeldungen kennt, sondern auch die deutschen Kriegsverluste genau angeben kann. Hören Sie Günter Grass in einer Aufnahme, die 2006 im Günter Grass Haus in Lübeck entstand. 50 Jahre später, als das, was sich gegenwärtig und notdürftig als deutsche Einheit zu behaupten hat, Spuren zu hinterlassen begann, besuchten wir Hiddensee, meine Ute autofreie Heimatinsel. Der Küste des angeschlossenen Ostens vorgelagert, liegt sie lieblich hingestreckt zwischen See und Botten und ist weniger durch Sturmfluten, doch zunehmend vom flächendeckenden Tourismus gefährdet. Nach längerer Wanderung über Heidewege suchten wir in Neuendorf Martin Grun, einen Jugendfreund meiner Frau, auf, der sich nach seiner mit dem Ruderboot in Richtung Schweden gewagten Flucht aus der Deutschen Demokratischen Republik und der nach Jahren beschlossenen Rückkehr in den Arbeiter- und Bauernstaat dort zur Ruhe gesetzt hatte. Man sah ihm seine Abenteuer nicht an. So häuslich wirkte er, so sesshaft. Bei Kaffee und Kuchen plauderten wir über dieses und jenes. Seine Karriere als Manager im Westen, die vielen Reisen für Krupp nach Indien, Australien, sonst wohin. Er erzählte vom gescheiterten Versuch, über Joint Venture ins ostwestliche Geschäft zu kommen und von seinem letztlich gebliebenen Vergnügen bei der Reuselfischerei in den heimischen Gewässern. Dann kam der offenkundig zufriedene Rückkehrer plötzlich auf einen Bekannten zu sprechen, der wohne in Fitte, einem der drei Dörfer der Insel, und behaupte steif und fest, mit mir in Danzig die Schulbank gedrückt zu haben. Heinrichs heiße der, ja, Wolfgang mit Vornamen. Als ich weitere Fragen stellte, wurde mir die verkrüppelte Hand, auch dass er gut singen könne, immer noch, aber selten inzwischen, bestätigt. Danach ging es zwischen Ute und ihm nur noch um einheimische Inselgeschichten, in denen sich Lebende und Tote auf Plattdeutsch verplauderten. Martin Grun, der, wie als Junge gewünscht, die Welt gesehen hatte, wies mit kleinem Stolz auf Masken, bunte Teppiche, geschnitzte Fetische an den Wänden. Wir tranken einen letzten Schnaps. Nach dem Rückweg durch die Heide suchten Ute und ich in Fitte das Haus hinter der Düne, in dem Heinrichs mit seiner Frau wohnte. Es öffnete ein hochgewachsen, massiger, schwer atmender Mann, kenntlich für mich nur durch die verkrüppelte Hand. Im Zögern umarmten sich die Schulfreunde und waren ein wenig gerührt. Dann saßen wir in der Veranda, gaben uns willentlich munter und aßen später zu viert Fisch in einem der Gasthöfe, krossgebratene Flundern. Singen wie früher, etwa den Erlkönig, wollte er nicht. Doch dauerte es nicht lange, bis wir auf das über Jahrzehnte hinweg fragwürdig gebliebene Strandgerede des Sommers 40 kamen. Verspätet wollte ich hören, woher wusstest du mehr als wir, die, wie du gesagt hast, keinen blassen Schimmer hatten? Wie bist du auf die genaue Zahl der bei Narvik versenkten und schwer beschädigten Zerstörer gekommen? Und auf all das andere, was du sonst noch gewusst hast, zum Beispiel, dass eine veraltete Küstenbatterie der Norweger den schweren Kreuzer Blücher nach ein paar Volltreffern und gleichfalls vom Land aus mit zwei Torpedos im Oslofjord versenkt hatte. In Heinrichs verhängtem Gesicht hielt sich, während er sprach, die Andeutung eines Lächelns. Prügel habe er von seinem Vater bezogen, als er zu Hause unsere ahnungslose Blödheit verspottet habe. Naja, seine Angeberei hätte Folgen haben können. Denunzianten habe es ja genug gegeben, auch unter Schülern. Der Vater sei als allabendlicher Hörer des britischen Feindsenders zu Kenntnissen gekommen, die er dem Sohn bei gestrengem Gebot zur Verschwiegenheit anvertraut habe. Stimmt, sagte er, sein Vater sei ein richtiger, kein nachträglich selbsternannter Antifaschist gewesen. Er sagte das, als müsste der Sohn sich als nachträglich selbsternannter abwerten. Und dann hörte ich eine Leidensgeschichte, die an mir, dem Schulfreund, wie mit abgewürgtem Klageton vorbeigegangen war, weil ich nicht gefragt, wieder einmal keine Fragen gestellt hatte, auch nicht, als Wolfgang Heinrichs verschwand, plötzlich von der Schule, dem altehrwürdigen Konradinum, weg war. Bald nach den Sommerferien, oder während uns noch restlicher Seesand aus den Haaren rieselte, fehlte der Freund oder fehlte nicht, weil niemand willens war, den beiseite gesprochenen Befund spurlos verschwunden zu widerlegen und weil ich abermals das Wort »warum« verschluckt, nicht ausgesprochen hatte. Jetzt erst hörte ich, Heinrichs Vater, der während der Freistaatzeit Mitglied der USPD, dann sozialdemokratischer Abgeordneter gewesen war und im Senat der Stadt gegen die damaligen Parteigrößen Rauschling und Greiser die Kumpanei und das spätere Regierungsbündnis zwischen Deutschnationalen und Nazis opponiert hatte, stand unter Beobachtung und wurde im Frühherbst 40 von der Gestapo verhaftet. Er kam in ein Konzentrationslager, das bald nach dem Anschluss Danzigs an das Großdeutsche Reich nahe dem frischen Haff errichtet und nach einem benachbarten Fischerdorf benannt wurde. Vom Werderbahnhof der Stadt war Stutthof mit der Kleinbahn und ab Schievenhorst mit der Fähre über die Weichsel in 2-3 Stunden zu erreichen. Bald nach der Verhaftung des Vaters entschloss sich die Mutter zum Selbstmord, worauf Wolfgang und seine Schwester zur Großmutter aufs Land geschickt wurden, weit genug entfernt, um von ihren Mitschülern vergessen zu werden. Der Vater jedoch kam nach der KZ-Haft in ein Strafbataillon, das während des Russlandfeldzuges im Frontbereich Minen zu räumen hatte. Himmelfahrtskommando hieß dieser Einsatz mit hoher Verlustquote, der ihm jedoch Gelegenheit bot, zu den Russen überzulaufen. Als im März 1945 die zweite sowjetische Armee den ausgebrannten Trümmerhaufen Danzig besetzte, kam mit den Siegern der Vater meines Schulfreundes zurück. Er suchte und fand seine Kinder, worauf er mit ihnen bald nach Kriegsende in einem gesicherten, weil mit deutschen Antifaschisten belegten Transport Polen verließ und die Hafenstadt Stralsund in der sowjetisch besetzten Zone als zukünftigen Sitz der restlichen Familie wählte. Man setzte ihn als Landtagsdirektor ein. Und da seine politische Überzeugung trotz doktrinärer Lagerschulung keinen Schaden genommen hatte, gründete er sogleich einen sozialdemokratischen Ortsverein, der Zulauf fand, geriet aber nach der Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei in Schwierigkeiten. Er wehrte sich gegen die von oben verordnete Gleichschaltung. Man schikanierte ihn, drohte mit Haft, wobei der Name des abermals mit Häftlingen belegten Konzentrationslagers Buchenwald angedeutet wurde. Wenige Jahre später starb Vater Heinrichs verbittert, weil von seinen Genossen ins Abseits gedrängt. Der Sohn jedoch studierte nach Beendigung seiner Schulzeit in Rostock gemeinsam mit seinem Schulfreund Martin Grun und zeichnete sich bald als Wissenschaftler im ökonomischen Bereich aus. Während Grun nach der Flucht mit dem Ruderboot zuerst in Lund und später bei Karl Schiller in Hamburg sein Ökonomiestudium fortsetzte, machte Heinrichs im Dienst der alleinherrschenden Partei Karriere und überstand dabei jeden Kurswechsel, selbst den von Ulbricht zu Honecker. Alternd kam er sogar zu Ehren und befand sich als Direktor des Instituts für Wirtschaftswissenschaft bei der Akademie der Wissenschaften in so ranghoher Position, dass kaum fiel die Mauer und gab es die Diktatur des Arbeiter- und Bauernstaates nicht mehr, die westdeutschen Sieger der Geschichte meinten, ihn sofort, wie es hieß, evaluieren, das bedeutete, zu einem Nichts machen zu müssen. So erging es vielen, denen man eine falsche Biografie nachsagte, Die mit der Richtigen wussten schon immer, was falsch zu sein hatte. Als wir den Freund in Fitte besuchten, war er bereits schwer krank. Seine Frau deutete an, dass es Grund gebe, sich Sorgen zu machen. Ihr Mann klage über Enge in der Brust und Atemnot. Dennoch versuchte er sich gelegentlich in Stralsund als Steuerberater und lerne dabei, Lücken im System zu finden. Wolfgang Heinrichs, ein an den deutschen Verhältnissen gescheiterter, der wenige Monate nach unserem Besuch an einer Lungenembolie starb, ist mir als Schulfreund im Umfeld meiner jungen Jahre. Er sang während einer Abiturfeier die Uhr von Karl Löwe und wusste in Sachen Kriegsmarine mehr als seine Mitschüler, verhaftet geblieben, weil ich mich begnügt hatte, nichts oder nur Falsches zu wissen, weil ich mich kindlich dumm gestellt, sein Verschwinden stumm hingenommen und so abermals das Wort »Warum« vermieden hatte, sodass mir mein Schweigen nun beim Häuten der Zwiebel in den Ohren dröhnt. Zugegeben, ein Schmerz von nur minderer Pein, doch Klagen wie, ach, hätte ich doch einen standhaften Vater wie Wolfgang Heinrichs gehabt und nicht einen, der bereits 36, als im Freistaat Danzig der Zwang noch mäßig war, in die Partei eintrat, sind billig und haben als Echo allenfalls jenes Gelächter zur Folge, dass der Spötter in mir freigibt, sobald vergleichbare Ausreden laut werden, hätten wir damals, wären wir damals. Aber ich habe nicht, bin nicht. Der Onkel war weg, der Schulfreund blieb weg. Doch überdeutlich ist jener Junge, dem ich auf der Spur zu bleiben habe, dort aufzufinden, wo Ungeheuerliches geschah, knapp ein Jahr vor Kriegsbeginn. Gewalt, hell ausgeleuchtet bei Tageslicht. Alsbald nach meinem 11. Geburtstag in Danzig und anderswo die Synagogen brannten und Schaufenster in Scherben fielen, war ich zwar untätig, doch als neugieriger Zuschauer dabei, als am Michaelisweg, nicht weit von meiner Schule, dem Konradinum entfernt, die kleine Langfuhrer-Synagoge von einer Horde SA-Männer geplündert, verwüstet, angekokelt wurde. Doch der Zeuge des übermäßig lautstarken Handlungsablaufs, dem die städtische Polizei, vielleicht weil das Feuer keinen Zunder fand, nur zusah, mag allenfalls erstaunt gewesen sein. Mehr nicht. So beflissen ich im Laub meiner Erinnerungen stochere, nichts findet sich, das mir günstig wäre. Offenbar haben keine Zweifel meine Kinderjahre getrübt. Vielmehr machte ich, leicht zu gewinnen, bei allem mit, was der Alltag, der sich aufregend als neue Zeit ausgab, zu bieten hatte. Das war viel und verlockend. Im Radio und im Kino siegte Max Schmeling. Vor dem Kaufhaus Sternfeld wurde in Büchsen Kleingeld fürs Winterhilfswerk gesammelt. Keiner soll hungern, keiner soll frieren. Deutsche Rennfahrer, Bernd Rosemeyer, waren in ihren Silberpfeilen die schnellsten. Die Luftschiffe Graf Zeppelin und Hindenburg konnten bestaunt werden, wie sie hochglänzend über der Stadt zum Postkartenmotiv wurden. In der Wochenschau half unsere Legion Condor mit allerneuesten Waffen Spanien von der roten Gefahr zu befreien. Auf dem Pausenhof spielten wir Alcázar. Und wenige Monate zuvor begeisterten uns die Olympischen Spiele mit ihrem Medaillensegen. Später hieß unser Wunderläufer Rudolf Harbig. Und in der Wochenschau strahlte das Deutsche Reich im gebündelten Scheinwerferlicht. Noch während der letzten Jahre der Freistaatzeit, ich zählte 10, wurde der Junge meines Namens durchaus freiwillig Mitglied des Jungvolks, eine Aufbauorganisation der Hitlerjugend. Pimpfe nannte man uns oder auch Wölflinge. Auf den Weihnachtstisch wünschte ich mir die Uniform samt Käppi, Halstuch, Koppel und Schulterriemen. Zwar kann ich mich nicht erinnern, besonders begeistert gewesen zu sein, mich als Wimpelträger auf Tribünen gedrängt, jemals den Rang eines schnürengeschmückten Jungzugführers angestrebt zu haben, aber mitgemacht habe ich fraglos selbst dann, wenn mich die ewige Singerei und das dumpfe Getrommel anödeten. Nicht nur die Uniform lockte. Der wunschgemäßen Devise »Jugend muss von Jugend geführt werden« entsprach das Angebot. Zeltlager und Geländespiele in Strandwäldern, Lagerfeuer zwischen zur Tingstätte gewuchteten Findlingen im Hügelland südlich der Stadt, Sonnenwend und Morgenfeiern unterm Sternenhimmel und auf Waldlichtungen, die sich gern Osten öffneten. Wir sangen, als hätte Gesang das Reich größer und größer machen können. Mein Fähnleinführer, ein Arbeiterjunge aus der Siedlung Neuschottland, war keine 2 Jahre älter als ich, ein Pfundskerl, der Witz hatte und auf den Händen laufen konnte. Ich bewunderte ihn, lachte, wenn er lachte, lief ihm hinterdrein, folgsam. All das lockte mich aus dem kleinbürgerlichen Mief familiärer Zwänge, weg vom Vater, dem Kundengeschwätz vor der Ladentheke, der Enge der Zwei-Zimmer-Wohnung, in der mir nur die flache Nische unterm Bord des rechten Wohnzimmerfensters zustand und genug sein musste. Der Schwester Waltraud, 3 Jahre jünger als ich, stand die linke Nische zu. Denn so viel kann einschränkend gesagt werden. Ich war nicht nur Pimpf des Jungvolks in Uniform, der sich bemühte, im Gleichschritt zu marschieren und dabei unsere Fahne flattert, uns voranzusingen, sondern auch ein Stubenhocker, der mit den Schätzen seiner Nische Haus hielt. Selbst in Reih und Glied blieb ich Einzelgänger, der aber nicht sonderlich auffiel. Ein Mitläufer, dessen Gedanken immer woanders streunten. Zudem hatte mich der Wechsel von der Volksschule zur Oberschule zum Konradiner gemacht. Ich durfte, wie es hieß, aufs Gymnasium gehen, trug die traditionell rote Gymnasiastenmütze, geschmückt mit dem goldenen C, und meinte Grund zu haben, hochnäsig stolz zu sein, weil Schüler einer namhaften Lehranstalt, der die Eltern mühsam abgespartes Schulgeld in Raten zahlen mussten, weiß nicht wie viel, eine monatliche Belastung, die dem Sohn nur angedeutet wurde. Der Kolonialwarenladen, der sich dem schlauchengen Flur zur Wohnungstür hin seitlich anschloss und den allein meine Mutter unter dem Namen Helene Grass geschäftstüchtig führte, der Vater Wilhelm, Willi gerufen, dekorierte das Schaufenster, kümmerte sich um Einkäufe bei Grossisten und beschriftete Preisschilder, ging mäßig bis schlecht. Zur Guldenzeit verunsicherten Zollbeschränkungen den Handel. An jeder Straßenecke Konkurrenz. Um den zusätzlichen Verkauf von Milch, Sahne, Butter und Frischkäse genehmigt zu bekommen, musste die Hälfte der Küche zur Straßenseite hin geopfert werden, sodass nur eine fensterlose Kammer für den Gasherd und den Eisschrank übrig blieb. Immer mehr Kunden zog die Ladenkette Kaisers Kaffeegeschäft ab. Nur wenn alle Rechnungen pünktlich bezahlt waren, lieferten die Handelsvertreter. Zu viel Pumpkundschaft. Besonders die Frauen der Zollpost-Polizeibeamten liebten es, ihre Einkäufe anschreiben zu lassen. Sie jammerten, knapsten, verlangten Rabatt. Die Eltern bestätigten sich jeweils am Sonnabend nach Ladenschluss: Wir sind schon wieder mal knapp bei Kasse. Deshalb hätte einsehbar sein müssen, dass mir die Mutter kein wöchentliches Taschengeld abzweigen konnte. Als aber mein Klagen kein Ende nahm, in meiner Klasse klimperten alle Mitschüler mit mehr oder weniger reichlich Kleingeld, schob sie mir ein vom Gebrauch abgegriffenes Oktavheft zu, in dem die Schulden aller Kunden gereiht standen, die, wie sie sagte, auf Pump lebten. Ich sehe das Heft vor mir, schlage es auf. In säuberlicher Schrift stehen Namen, Adressen, sowie kürzlich geminderte, immer wieder gesteigerte Summen von Guldenbeträgen auf den Pfennig genau. Die Bilanz einer Geschäftsfrau, die Grund hat, sich Sorgen um ihren Laden zu machen, wohl auch der Spiegel der allgemeinen Wirtschaftslage bei zunehmender Arbeitslosigkeit. Am Montag kommen die Firmenvertreter und wollen Bares sehen, hieß ihre stehende Rede. Nie aber hat die Mutter das monatlich fällige Schulgeld dem Sohn und später der Tochter als etwas vorgehalten, dem sich die Kinder pflichtschuldig hätten fügen müssen. Nie hieß es, ich opfere mich für euch auf, tut was dafür. Sie, die für behutsame und allerlei Spätfolgen bedenkende Pädagogik zu wenig Zeit hatte, kam es zum Gezänk zwischen der Schwester und mir, das ich allzu kreischig zutrug, rief sie den Kunden zu, Momentchen mal, eilte aus dem Laden herbei, fragte nie, wer hat mit wem Streit angefangen, sondern ohrfeigte wortlos beide Kinder, um alsbald wieder freundlich die Kundschaft zu bedienen. Sie, die liebevoll zärtliche, warmherzige, leicht zu Tränen gerührte, sie, die sich gerne, wenn sie nur Zeit fand, in Träumereien verlor und alles, was sie als schön ansah, echt romantisch nannte, sie, die besorgteste aller Mütter, schob ihrem Sohn eines Tages das Oktavheft zu und bot an, mir 5% der eingetriebenen Schulden in Gulden und Pfennigen auszuzahlen, wenn ich bereit sei, bewaffnet nur mit fixem Mundwerk, das hatte ich, und der Kladde voller gereihter Zahlen jeweils am Nachmittag oder wann immer ich jenseits meines aus ihrer Sicht albernen Jungfortdienstes Zeit fände, die säumigen Kunden aufzusuchen, auf dass sie sich dringlich gefordert sähen, ihre Schulden, wenn nicht zu begleichen, dann doch in Raten abzustottern. Dann riet sie mir noch, den Abend eines bestimmten Wochentages besonders eifrig zu nutzen. Freitags wird gelöhnt, da musste hin- und abkassieren. So wurde ich mit 10 oder 11 als Sextaner oder Quintaner zum gewieften und unterm Strich erfolgreichen Schuldeneintreiber. Mit einem Apfel oder billigen Bonbons war ich nicht abzuspeisen. Worte fielen mir ein, das Herz der Schuldner zu erweichen. Selbst fromme, mit Öl gesalbte Ausreden verfehlten mein Ohr. Drohungen hielt ich stand. Wer die Wohnungstür zuschlagen wollte, dem stand mein Fuß dazwischen. Am Freitag trat ich mit Hinweis auf ausgezahlten Wochenlohn besonders fordernd auf. Sogar der Sonntag war mir nicht heilig. Und während der kleinen und großen Ferien war ich ganztags tätig. Bald rechnete ich Summen ab, die die Mutter dazu bewogen, aus nunmehr pädagogischen Gründen des Sohnes übermäßigen Zugewinn von 5% auf 3% zu schmälern. Das nahm ich maulend hin. Sie aber sagte, damit du mir ja nicht übermütig wirst. Am Ende war ich dennoch besser bei Kasse als viele meiner Mitschüler, die im Opagen- oder Steffensweg in Doppeldachvillen mit Säulenportal, Balkonterrasse und Dienstboteneingang wohnten und deren Väter Rechtsanwälte, Ärzte, Getreidehändler, sogar Fabrikanten und Schiffseigner waren. Mein Reingewinn häufte sich in einer leeren Tabakdose verborgen in der Fensternische. Ich kaufte mir Zeichenblöcke auf Vorrat und Bücher, mehrere Bände Brehms Tierleben. Dem süchtigen Kinogänger war fortan der Besuch selbst der entlegensten Filmpaläste in der Altstadt, sogar das Roxy am Olivaer Schlossgarten erschwinglich samt Straßenbahnfahrten hin und zurück. Kein Programmwechsel entging ihm. Damals, zur Freistaatzeit, lief noch foxtönende Wochenschau vor dem Kultur- und dem Spielfilm. Mich fesselte Harry Piel. Ich lachte über Dick und Doof. Mein Geld reichte, um einen Stummfilm mit Buster Keaton, dessen Komik traurig und dessen Trauer mich lachen machte, mehrmals zu sehen. Die Praxis des Schuldeneintreibens brachte mir noch anderen Zugewinn, der sich allerdings erst nach Jahrzehnten in dinglicher Prosa ausgezahlt hat. Ich kam treppauf, treppab in Mietshäuser in denen es von Stockwerk zu Stockwerk anders roch. Der Geruch, den garender Weißkohl freigibt, wurde vom Gestank kochender Wäsche übertönt. Ein Stockwerk höher roch es vordringlich nach Katzen oder Kinderwindeln. Hinter jeder Wohnungstür miefte es besonders, säuerlich oder brenzlig, weil die Hausfrau gerade ihre Locken mit Brennscheren gedreht hatte, der Duft älterer Damen, Mottenkugeln und uralt Lavendel, der Schnapsatem des verwitweten Rentners. Ich lernte, indem ich roch, hörte, sah und zu spüren bekam, die Armut und Kümmernis vielköpfiger Arbeiterfamilien, den Hochmut und die Wut gestelzt hochdeutsch schimpfender Verwaltungsbeamter, die aus Prinzip zahlungsunfähig waren, das Bedürfnis vereinsamter Frauen nach ein wenig Geplauder am Küchentisch, bedrohliches Schweigen und den zählebigen Streit zwischen Nachbarn. Das alles sammelte sich inwendig als Sparguthaben an. Nüchtern und im Suff prügelnde Väter, in höchster Tonlage keifende Mütter, verstummte oder stotternde Kinder, Keuch- und Dauerhusten, Seufzer und Flüche, Tränen verschiedener Größe, der Hass auf Menschen und die Liebe zu Hunden und Kanarienvögeln, die endlos Geschichte vom verlorenen Sohn, Proletarier- und Kleinbürgergeschichten, jene auf Plattdeutsch mit polnischen Flüchen durchsetzt, diese in amtlicher Sprache abgehackt und auf Klaff der Länge verkürzt, solche, deren Triebwerk die Treulosigkeit war, und andere, die ich erst später als Geschichten begriff, die vom starken Willen des Geistes und vom hinfällig schwachen Fleisch handelten. Es mag sogar sein, dass mich der frühe Umgang mit der freistaatlichen Guldenwährung bis hin zu Pfennigbeträgen, dann ab 39 und Kriegsbeginn das Abkassieren der Reichsmark, die begehrten silbernen 5-Mark-Stücke, so nachhaltig in harter Praxis gefirmt hat, dass es mir skrupellos leicht fiel, während der Nachkriegszeit als Schwarzhändler mit Mangelware wie Feuersteine und Rasierklingen, dann späterhin als Autor beim Aushandeln von Verträgen mit schwerhörigen Verlegern fordernd hartnäckig zu bleiben. Mithin weiß ich Gründe genug, meiner Mutter dankbar zu sein, weil sie mich früh gelehrt hat, sachlich mit Geld umzugehen, und sei es beim Eintreiben von Schulden. Wenn also in der Reihung eines wortwörtlichen Selbstporträts, das mir die Söhne Franz und Raul abnötigten, als ich zu Beginn der 70er Jahre das Tagebuch einer Schnecke schrieb, lapidar gesagt wird, ich bin ganz gut schlecht erzogen worden, ist damit auch meine Praxis als Schuldeneintreiber gemeint. Ich vergaß beiläufig die häufigen Mandelentzündungen zu erwähnen, die mich vor und nach dem Ende der Kindheit zwar für Tage von der Schule befreit, aber auch meinen aufs Geld versessenen Kundendienst behindert haben. Dem halbwegs Genesenen brachte die Mutter Eigelb in einem Glas, verrührt mit Zucker, ans Bett. Im ARD-Radio-Festival hörten Sie die zweite Folge aus dem Buch »Beim Häuten der Zwiebel« von Günter Grass, gelesen vom Autor, in einer Produktion des Norddeutschen Rundfunks von 2006. Wir setzen die Lesung morgen um 22.30 Uhr fort. Die Sendung steht 7 Tage zum Nachhören zur Verfügung unter ardradiofestival.de. ARD Radio Festival 2015. Das Gespräch. Sein Timbre ist ebenso unverkennbar wie die Klarheit seiner Diktion und seine klanggewordene Musikalität. Peter Schreyer war begnadeter Oratorien- und Liedsänger sowie einer der gefragtesten Mozart-Interpreten seiner Generation. Dessen ungeachtet verzweifelte sein erster Regielehrer beinahe, weil Schreyer als blutjunger Belmonte in Mozarts Entführung aus dem Serail stocksteif auf der Bühne stand. Es war aber genau diese Partie, mit der Peter Schreier 1962 als Einspringer an der Berliner Staatsoper debütierte, die ihm letztlich den Weg zu seiner bemerkenswert langjährigen internationalen Sängerkarriere ebnete. Heute pflegt der 1935 in Meißen bei Dresden geborene ehemalige Kruzianer mit Leidenschaft den Müßiggang, dirigiert nur noch gelegentlich und meint, verschmitzt lächelnd, nach Jahren voller Stress und Druck habe ich eine Zeit der Entspannung und des Genusses verdient und singe nicht mal mehr im Bad. Mit dem Tenor und Dirigenten im Gespräch ist Bettina Volksdorf. Herr Schreier, Sie haben ja von 1943 an, als Sie mit 8 Jahren in den Dresdner Kreuzchor aufgenommen wurden, bis 2005, 62 Jahre lang gesungen. Als Sie dann im Dezember 2005 zum letzten Mal als Sänger aufgetreten sind, war Ihnen das dann in erster Linie eine Genugtuung, dass Sie so lange Ihren wunderschönen lyrischen Tenor fit gehalten haben? Oder war es dann doch mehr die Erleichterung, dass danach wirklich Schluss sein würde mit dem Singen? Es war beides. Auf der einen Seite eine große Genugtuung, dass man doch über einen ziemlich großen Zeitraum auf einer gewissen Höhe des Niveaus bleiben konnte. Aber dann auch die Abspannung und endlich der Zustand herbeigeführt, dass man nicht mehr unter diesem Druck, unter diesem Stress steht, auf die Minute, auf die Stunde genau präsent zu sein. Sie haben unlängst mal in einem Interview bekannt, heute würden Sie nicht mal mehr im Bad singen. Ist das eine Frage der Selbstbeherrschung oder gehört es einfach mit dazu? Also ich habe nie im Bad gerne gesungen oder dann vielleicht mal früh zum Einsingen oder was. Aber das war nicht mein, sagt man, mein Auftrittsraum, das Bad. Nein, es ist einfach so, wenn man ein halbes Jahr Schulen nicht mehr singt, dann geht das Gefühl dafür verloren, dann gehen die akustischen Räume verloren, die man hat, und die Stimme pariert einfach nicht mehr und man muss eben dann abtrainieren, wie man das so schön sagt, nicht, beim Sport. In dem Jahr, in dem Sie Ihre Sängerkarriere beendet haben, 2005, Peter Schreier, da sind Sie noch einmal ins Studio gegangen mit dem Dresdner Streichquartett und haben noch einmal Franz Schuberts Winterreise eingespielt. Diese Einspielung, die ist in sich unglaublich geschlossen. Sie wirkt menschlich sehr tief empfunden. Es ist ein Liedzyklus, ein Kunstliedzyklus, ganz ohne Künstlichkeit. Und diese CD, die ist jetzt im Frühjahr herausgekommen, die hat es sofort auf die vorderen Plätze geschafft, auf dem CD-Markt. Hat denn in diesem Fall der Winterreise, der Gestaltungswille, ein Gestaltungswille ja, der auf jahrzehntelanger Erfahrung basiert, gesiegt über den Willen, schön zu singen, ästhetisch schön zu singen? Ja, da kommen Sie gleich auf einen ganz entscheidenden Punkt. Ich sage ja auch heute, wenn ich Kurse gebe, immer wieder, das Schönsingen alleine reicht nicht. Ein schön gesungenes Lied ist langweilig für mich. Es muss etwas Menschliches dahinter stehen. Es muss der Ausdruck einer Persönlichkeit dahinter stehen. Und da gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten einzugreifen in Bezug auf die Behandlung der Strophen, des Textes allgemein, der musikalischen Nuancen, der musikalischen Dynamik. Also es sind genügend Mittel da. Man muss sie nur anwenden. Und deswegen glaube ich, dass ein nur schön gesungenes Lied oder von einer wunderschönen, großen Stimme gesungenes Lied ohne Ausdruck wertlos ist. In diesem Zusammenhang muss ich sagen, ist vielleicht die Aufnahme dieser Winterreise, von der Sie gerade sprachen, eben auch ein Ergebnis eines Kontaktes über Jahrzehnte mit dem Publikum. Und man hat auch dann irgendwie mal das Bedürfnis, seine inzwischen gewonnene Erfahrung, aber auch seelischen, menschlichen Erfahrung in so einen doch sehr interessanten Zyklus hineinzulegen. Geprägt worden sind Sie aber anders, Peter Schreier, denn zunächst mal ging es ja im Dresdner Kreuzchor vor allem darum, in musikalisch-ästhetischer und natürlich auch in stimmtechnischer Hinsicht schön zu singen und natürlich auch in bester sächsischer Kantorentradition, denn mit diesem berühmten Dresdner Knabenchor, da sollte ja auch dieser berühmte Silbermann-Klang hergestellt werden, oder sehen Sie das anders? Ganz genau so. Obwohl das ein bisschen auch auf den jeweiligen Kreuzkantor ankommt, wie sein Klangideal ist. Und beim Hausberger war es wirklich so, er hat die Jungs schon so ausgesucht, bevor sie in den Kreuzchor kamen, dass sie klanglich und von der Stimmenart in diesen Knabenchorklang passten. Etwas metallisch, etwas unweiblich, einen ganz spezifischen Klang. Dieser Klang hat natürlich auch mein Klangideal erzogen. Und deswegen ging meine ganze sängerische Laufbahn mit dem Kreuzchor los. Der Kreuzchor war eine ganz entscheidende Etappe in meinem Leben und ist es bis heute geblieben. Sie sind, nein, ich muss sagen, Sie waren damals ja extrem begabt, ein Hochbegabter innerhalb des Chores. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich begabt war. Ich hatte einfach vom lieben Gott eine schöne Stimme bekommen, nicht? In dem Alter kann man ja noch gar nicht von irgendeinem Willen sprechen. Das hat man einfach. Und aber Begabung ist ja etwas, was man mitbekommt, glaube ich. Ja gut, dann im späteren In jedem Leben, Fall ja, wurden Sie von Rudolf Mauersberger, dem Kreuzkantor, ja besonders gefördert und auch schon frühzeitig mit solistischen Aufgaben betraut. Hat Sie das eigentlich, Peter Schreyer, hat Sie das so ein bisschen zum Außenseiter im Chor werden lassen? Die Gefahr war natürlich da, aber ich habe anhand einer Befragung, ich weiß nicht, ob man die ernst nehmen kann, jedenfalls festgestellt, dass zum Beispiel meine Klassenbrüder das nicht so empfunden haben. Der Moment, wo ich als Solist auftrat, hat mich natürlich auch auf der anderen Seite sehr belastet. Es war nicht so, dass ich nun mich als ein Spiritus Rector empfunden habe. Nein, ich habe meine Stimme einfach in den Dienst des Chors gestellt, auch solistisch. Und das war von vornherein eben schon eine gute Schule, eine gute Erziehung dazu. Denn Singen ist ja nicht nur allein eine Sache eines Einzelnen, sondern das gehört dazu, dass man auch dass die andere Welt mit wahrnimmt. Also das heißt, die Sänger neben einem, dass man sich in einem Klang unterordnen kann, nicht muss, kann. Und das sind alles Momente, die ich dort gelernt habe und die mir dann in meinem späteren Sängerleben unheimlich viel geholfen haben. Klar, gerade bei Ensembleszenen, das aufeinander hören, abgleichen. Sie haben gerade erwähnt, wie wichtig das für Ihre Karriere gewesen ist, diese Zeit im Dresdner Kreuzchor. Es gab dann ein Erlebnis, über das Sie auch schon vielfach berichtet haben, als Sie, glaube ich, 19 Jahre alt oder jung waren. Da haben Sie den Evangelisten in der Matthäus-Passion singen dürfen, singen sollen. Mauersberger wollte das so und Ihnen versagte dann in der Dresdner Kreuzkirche die Stimme. Da war sicherlich einerseits die nervliche Anspannung, andererseits haben Sie, glaube ich, sehr lange vorher proben müssen vor dem Konzert. Welche Auswirkungen hatte das auf Ihre Selbstwahrnehmung und auch auf Ihre Persönlichkeit im Sinne dessen, wie Sie später mit sich selbst umgegangen sind und mit Ihrer Stimme? Ja, ich glaube, wie so alle Misserfolge einem doch etwas Gutes bringen. Man denkt wesentlich mehr darüber nach, was man falsch gemacht hat und wie man die Zukunft gestalten kann. Mauersberger hatte die Idee, dass ich privat bei Fritz Polster in Leipzig Gesang studiere und dann gewissermaßen im Kreuzchor als Stimmbildner angestellt werden sollte oder wurde. Und er hatte vielleicht ein zu großes Vertrauen in die technischen Voraussetzungen meiner Stimme. Denn wenn man so vor 3500 Menschen in der Kreuzkirche, zwar damals noch auf der Empore übrigens, wenn man da oben steht, dann flattern einem schon ganz schön die Nerven. Und das hatte ich bis dahin nicht erlebt. Ich war sonst immer sehr unanfällig nervlichen Dingen gegenüber. Ich habe eine Woche vorher die Matthäus-Passion im Bremer Dom gesungen. Und da ging es einwandfrei. Ich meine wahrscheinlich noch nicht mit dem Ausdruckswillen, den ich dann später mir anerzogen habe. Aber ja, und dann steht man da oben und man forciert natürlich, weil es ein Riesenraum ist, die Kreuzkirche. Und ich merkte, wie das immer mehr zuging und ich am Schluss des ersten Teiles nur noch flüstern konnte. Und im zweiten habe ich fast nur noch gesprochen. Also es war eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Aber wie so immer kann man aus solchen Dingen sehr viel lernen. Ich habe dann beschlossen, eben nicht weiter privat zu studieren, sondern bin an die Musikhochschule in Dresden gegangen. Und da sind Sie ja mit offenen Armen empfangen worden. Sie mussten, glaube ich, nicht mal eine großartige Aufnahmeprüfung hinlegen. Das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr. Peter Schreier, vom Kruzianer Knabenalt über den Mozart-Tenor der 60er bis 80er Jahre, da lasse ich jetzt natürlich viele Zwischenstationen aus, den exzellenten Liedinterpreten bis hin zu Wagners David oder Loge, haben Sie ja Ihre Stimme immer im Rahmen Ihrer Möglichkeiten als lyrischer Tenor weiterentwickelt. Was waren denn die ganz entscheidenden Impulse, die Sie auf dieser Wegstrecke empfangen haben? Ich muss vielleicht das Kapitel Kreuzchor jetzt mal beiseite legen. Denn ich kam in die Hochschule und war natürlich ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, was Opernliteratur betraf. Und habe mich da am Anfang sehr, sehr schwer getan. Ich weiß noch, der damalige Lehrer für dramatischen Unterricht, der Erhard Fischer, der sagte so nach den ersten zwei Versuchen, ach, weißt du, lass es lieber, geh wieder in dein Kreuzchor. Also das war ein ziemlich hartes Urteil. Wir haben dann später, als ich mit ihm an der Staatsoper in Berlin zusammengearbeitet habe, übrigens auch den Palestrina, da haben wir darüber viel gelacht und gesagt, na, so kann das sein. Nicht? Wenn man anfängt, dann sieht man so aus, als wäre man total unbegabt, aber es ist vielleicht doch was rauszuholen. Oder man wird angeregt, etwas außerhalb seiner Vorstellungswelt zu machen. Da würde ich gerne noch mal nachhaken, weil ich kann mich erinnern, dass auch als Sie in Berlin eingestiegen sind, an der Staatsoper, auch da gibt es Notizen, sehr nett, unaufgeregt, aber ein bisschen steif. Also das zieht sich ja offensichtlich durch die ersten Jahre so ein bisschen durch, ja. Peter Schreier. Wer oder was oder welche Partie hat denn dann so dieses dramatische Feuer in Ihnen zu entzünden vermocht? Da muss ja was gewesen sein. Gar nicht mal so dramatisch. Den Tamino habe ich relativ spät gesungen. Ich habe den Così fan tutti, den Ferrando, der hat mir unheimlich geholfen, weil er allein durch das Sujet einen lockeren Körper auf die Bühne gezaubert werden musste. Also hier war die Oper Così fan tutti der Anlass, dass ich mich in der Oper langsam auch wohlgefühlt habe. Dann die nächste Aufgabe, die mich auch noch locker gemacht wird auf der Bühne, war der Barbier von Sevilla in der Inszenierung von Ruth Berghaus. Das war mir quasi auf den Leib komponiert oder geschrieben. Also dort habe ich mich auch lösen können und habe mich von meinem sogenannten Kreuzchor-Image befreit. Dessen ungeachtet gab es auch später noch Kritiker. Da haben Sie schon längst Ihre internationale Karriere in Gang gesetzt. Und ich erlaube mir mal an dieser Stelle mal eine Kritik zu zitieren, weil Sie das jetzt ja mit dem Abstand, glaube ich, mit großer Gelassenheit und sicherlich auch mit einem Lächeln anhören können. Da war dann in Salzburg die Rede davon, dass Ihren, und hier beginnt das Zitat, wohlgesetzten Tönen ein Schuss Sinnlichkeit fehle. Und dass er zumal den Damen, die ja bekanntlich nicht nur mit den Ohren hören, zu wenig bieten würden. Oh. Sind das so Sachen, die Sie verärgert haben oder damals vielleicht auch so ein bisschen verunsichert? Weil Sie standen ja damals schon längst im Fokus einer weltweiten Öffentlichkeit. Sie haben bei den Salzburger Festspielen gesungen. Es ging dann an die Mailänder Scala. Es ging nach New York an die Metropolitan Opera. Also da war man ja doch immer im Kreuzfeuer auch der Kritik. Ja. Also zunächst mal, ich war nicht einer, der sich dann nach einer Premiere oder einer Aufführung nächsten Morgen ins Café gesetzt hat und alle Zeitungen studiert hat. Was mir so zugeflogen ist, habe ich auch gelesen. Wobei ich durchaus auch über kritische Bemerkungen mich nicht hinweggesetzt, aber die mit einer gewissen Gelassenheit genommen habe. Denn auch das Kritisieren ist ja Geschmackssache. Eine Stimme ist Geschmackssache. Es gibt in Wien den berühmten Merker. Das ist eine Zeitschrift, die jede Vorstellung am Abend kritisiert. Und das machen verschiedene, manchmal sogar Laien, die da über diese Aufführung schreiben. Und bei dem einen war ich also als Don Ottavio das Beste, was es geben kann. Bei dem anderen kamen solche Worte, wie Sie gerade sagten, ein Schuss Sinnlichkeit fehlte. Und da muss ich sagen, er kann ja diese Meinung vertreten, wenn er das so empfindet. Wenn ich mir heute etwas anhöre, habe ich ja auch meine eigene Meinung. Also das hat mich nicht gestört. Ich darf mal Peter Schreier zitieren, gleichwohl Sie mir hier gegenüber sitzen. Wenn man sich nicht in der Oper einen Namen gemacht hat, ist man kein richtiger Sänger. Und der Evangelist im Bachschen Weihnachtsoratorium ist eine Lebensaufgabe für mich. War demzufolge Ihre Karriere als Opernsänger mehr Mittel zum Zweck, um sich quasi nebenbei als einer der besten Evangelisten aller Zeiten in der Bachschen Matthäus-Passion und anderen Passionsmusiken natürlich und als Lied- und Konzertsänger etablieren zu können? Um jetzt mal ganz auf Bach einzugehen, würde ich sagen, die Matthäus-Passion verträgt diese Opernerfahrung. Die Matthäus-Passion braucht sogar diese Opernerfahrung, weil ich auf dem Standpunkt stehe, dass der Evangelist eine absolut theatralische Person ist, die die Handlung in die Hand nimmt, die die Tempi in die Hand nehmen kann, die im Ausdruck, in der Farbe, in der Dynamik all diese Möglichkeiten ausschöpfen kann, die den Evangelisten schon fast zu einer Opernfigur machen kann. Im Grunde genommen eine ähnliche Funktion wie das Rezitativ in der Oper, ja, das Handlungsmoment voranzutreiben. Und ich gehe gar so weit, dass ich sage, die Matthäus-Passion ist Bachs Oper, die er geschrieben hat. Ich hätte jetzt eher auf die Johannes-Passion getippt, weil sie für mich die dramatischere von beiden. Ja, da gebe ich recht. Passionsmusik ist. Sie haben mich aber am Anfang etwas anderes gefragt. Sie sagten, welche entscheidenden Momente haben Sie weitergebracht? Also welche Begegnungen, welche... Da gibt es natürlich mehrere. Dann kam als nächste Stufe für mich eigentlich der Karl Richter, der zu dieser Zeit, in den 50er, 60er Jahren, der Bach-Interpret in Deutschland, ja, sogar in der ganzen Welt war, der mich schon in meinen jungen Jahren engagierte und wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. Nicht so sehr in der Auffassung meiner Evangelistenpartie, sondern mehr in der Umsetzung als Persönlichkeit. Wenn er auf das Pult trat, war Spannung da. Und zwar Spannung pur. Und das hat alle, Chor, Orchester, Solisten, mitgerissen und hat wirklich eine Spannung geschaffen, die ich kaum wieder erlebt habe. Man kann über die Art und Weise seiner Interpretation streiten, heute sowieso schon, weil wir heute noch wieder eine ganz andere Auffassung haben. Aber es war für mich ein Grundstock. Ja, und dann kam die Begegnung mit verschiedenen Dirigenten. Anancourt, mit dem habe ich ja einige Sachen gemacht. Das war damals schon geradezu revolutionär. Na, vor allem, wenn man noch davor mit Karl Richter gearbeitet hat. Dieser spätromantische Zugriff. Und Hanon-Kur natürlich mit seinem gänzlich anders gearteten Blick. Und dann kamen verschiedene Operndirigenten. Sawallisch, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und Herbert von Karajan. Den muss ich jetzt ganz deutlich nennen, denn er hat mich wirklich zum Loge gebracht. Er hat den David mir zugetraut. Jedenfalls hat Karajan etwas gekonnt, was ich bis dahin noch nicht so kannte. Er hat begleitet. Er hat mir alle Freiheiten gelassen und er hat mir gesagt, ich vertraue auf Ihre Musikalität, singen Sie oben, Sie brauchen nicht runterschauen. Zustande gekommen war die Situation dadurch, dass er auf seinem in Rheingold so wahnsinnig viel Licht von den Seitenbühnen auf die Bühne brachte, dass ich gar nichts mehr sehen konnte. Ich war vollkommen geblendet. Und da ging ich dann zu ihm hin und sagte, Meister, ich kann Sie leider nicht sehen durch das viele Licht. Er sagt, das macht gar nichts in seiner rauen Schlange. Schauen Sie nicht runter, ich begleite Sie. Und das war für mich natürlich ein ganz riesengroßes Lob. Und ich konnte also wirklich mich auf der Bühne so bewegen, wie ich es auch musikalisch noch verantworten kann. Und Ihr David, Peter Schreier, ist natürlich wirklich ein Exempel für exzellente Sprachbehandlung und nicht forcierte Stimmgebung, gerade bei Wagner. Ja. Das ist ja wirklich eine ausgezeichnete Aufnahme. Bietet sich natürlich auch an. Bietet sich an, aber man muss es natürlich auch können. Ja. In den 60er Jahren kam dann noch hinzu, dass nach dem tragischen Tod von Fritz Wunderlich Sie, Peter Schreier, ja auch so ein bisschen als sein Nachfolger galten und dass Sie für Partien auch angefragt wurden, die zunächst einmal Fritz Wunderlich zugedacht waren. Der Karriereschub, der sich ja daraus wiederum ergeben hat, hat der Sie in gewisser Weise in der eigenen stimmlichen Entwicklung auch ein bisschen behindert, wenn man so als wunderlich Nachfolger gehandelt wird? Mir war von vornherein klar, dass ich nicht dieselbe Qualität habe wie Fritz Wunderlich. Wir waren unterschiedliche Sänger. Fritz Wunderlich war ein präsenter Mann auf der Bühne, der ohne Hemmung sich da bewegte. Und ich war eigentlich mehr der, nicht gehemmte, aber doch etwas zurückhaltende. Und deswegen habe ich es nie so empfunden, dass ich ein Nachfolger von Wunderlich war. Das wurde von der Presse so gemacht. Und natürlich, so tragisch das ist, der Wunderlich verunglückte und sollte in Salzburg die Zauberflötenpremiere singen. Und ich sollte für den Wunderlich die Entführung singen. Ich war also schon in Salzburg engagiert. Jetzt hat man aber umgepolt und hat gesagt, also aufgrund des tragischen Todes würden Sie dann den Tamino singen. Naja, nichts lieber als das. Obwohl der Tamino nicht unbedingt meine Lieblingspartie war, weil er nämlich gar nicht so viel zu singen hat. Und er ist also nur ein Schönling, ein Prinz, der Papageno ist dankbar, würde ich sagen. Dem Tamino fehlt so ein bisschen die Kehrseite, ja, ne? Die Schattenseite. Ja, er ist ja zu schön, zu gut. Ja. Peter Schreier, es heißt ja, die Stimme sei das Spiegelbild der Seele. Ihre Stimme ist ja bis ins Alter sehr gut fokussiert gewesen, ist es noch, sehr höhen- und sehr intonationssicher, sehr hell. Lässt das auf einen authentischen, geradlinigen Charakter schließen, der als Familien- und, ich darf glaube ich auch sagen, Genussmensch mit sich und der Welt zufrieden ist? Oh, muss ich das beantworten? Es wäre schön. Ja, ich bin sicherlich ein harmoniebedürftiger Mensch. Das kann ich schon sagen. Aber ich habe auch meine Tücken. Bin ungeduldig und habe auch in puncto Erziehung meiner beiden Jungs tüchtige Defizite gehabt. Natürlich durch meine Tätigkeit und mein dauerndes Unterwegssein. Und damals haben das mir meine Söhne auch ein bisschen zum Vorwurf gemacht. Heute sind sie Gott sei Dank anderer Meinung. Aber das hat mich schon manchmal ein bisschen bedrückt. Und die Ungeduld, bezog die sich mehr auf eine Ungeduld mit sich selbst oder mit anderen? Hauptsächlich mit anderen. Aber ich meine, ich kann zum Beispiel nicht anstehen. Wenn ich mir eine Fahrkarte kaufe und ich muss dann irgendwo anstehen, dann gehe ich weg. Das kann ich nicht sagen. Das halte ich nicht aus. Da kriege ich Kribbeln. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist eine furchtbare Situation. Und da gibt es noch viel mehr, da könnte ich noch mehr aufzählen. Aber jedenfalls in der Richtung geht meine Ungeduld. Aber auch leider, auch was die pädagogischen Fähigkeiten anbelangt. Also mein Vater war der geborene Pädagoge, mein Bruder auch. Ich hatte keine Geduld. Und wenn ich einem Sänger, jetzt mache ich ja noch Meisterkurse ab und zu mal, etwas erkläre oder ihm einen Vorschlag mache oder ihn auf eine bestimmte Bahn bringen will und er hat es kapiert und er singt nächsten Tag und hat alles vergessen, dann möchte ich am liebsten gehen und sagen, hat keinen Sinn. Also da fehlt mir einfach das Durchhaltevermögen. Deswegen wäre ich nie ein guter Lehrer gewesen. Trotzdem als Abschluss nochmal nachgefragt, sind Sie denn jetzt mit knapp 80 mit sich und der Welt zufrieden, Peter Schreier? Ja, eigentlich schon. Ich meine, wenn meine Gesundheit ein bisschen besser wäre, ich habe ja zwei ziemliche Schläge in den letzten 6 Jahren über mir ergehen lassen müssen, eine schwere Lungenentzündung und eine Herzoperation. Das hat mich schon ganz schön zurückgeworfen, aber wieder stabilisiert inzwischen. Im Übrigen bin ich mit meinem Leben absolut im Reinen und zufrieden und ich genieße sogar jetzt dieses Pensionsdasein und habe keine Langeweile. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das haben kann. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeiten heute zu sagen, ich bin eben um 11 noch im Pyjama, kann Zeitung lesen oder irgendwas. Ja. Also diese Freiheit, die genieße ich. Peter Schreier war zu Gast bei Bettina Volksdorf. ARD Radio Festival Jazz. Willkommen im Lost Memory Theater. Bert Noglik begrüßt Sie zu musikalischen Visionen und Imaginationen des Japaners Jun Miyake. Lost Memory Theater nennt der Trompeter, Pianist, Keyboarder und Komponist ein Projekt, das um verlorene Erinnerungen kreist. Eine Folge sehr unterschiedlich konzipierter Stücke, die sich wie Traumszenen aneinanderreihen, festgehalten auf zwei CDs, Act 1 und Act 2, die in den letzten beiden Jahren veröffentlicht wurden. Jun Miyake mit Flügelhorn, Fender Rhodes, Samples und Percussion, hier zunächst mit Echoes in the Mirror. In den musikalischen Szenen des Klangregisseurs Jun Miyake tauchen Stilelemente aus den unterschiedlichsten Zeitperioden und Himmelsrichtungen auf. Jun Miyake bezieht sich auf Jazz, klassisch-moderne Kammermusik, auf Ethno-Impressionen, orientalische Skalen, brasilianische Populärmusik, französische Chansons und Dutzende anderer Quellen. Er arbeitet mit Samples, integriert Klänge von bulgarischen Chören, Jazzmusikern, Streichern, Perkussionisten und Oud-Spielern. Jun Miyake treibt den Eklektizismus auf die Spitze, er fusioniert und stellt nebeneinander, was eigentlich nicht zusammengehört, und weiß dennoch zu verhindern, dass das Ganze auseinanderfällt, weil er magische Szenen mit atmosphärisch dichten Stimmungen entwirft. Still Life, ein Stück mit der Sängerin Lisa Papineau. Ein Ensemble um den Komponisten und Multiinstrumentalisten Jun Miyake mit der Sängerin Lisa Papineau. Wenn es um Emotionen geht, schreckt Jun Miyake weder vor Kitsch noch vor Nostalgie zurück, bleibt aber nicht dabei stehen, sondern vermischt das Ganze mit Momenten des Überraschenden. Jun Miyake hat sich auch als Komponist für Film, Theater und Ballettproduktionen einen Namen gemacht. Er schuf Musiken für Inszenierungen von Robert Wilson und war eng mit der Wuppertaler Tanztheater-Visionärin Pina Bausch verbunden. Folgerichtig zählte er zu den Verbündeten von Wim Wenders, der der Choreografin mit der Hommage Pina ein filmisches Denkmal setzte. Ein Film, in dem auch Musik von Jun Miyake eine wichtige Rolle spielt. Wim Wenders hat die kunstvollen, manchmal auch bizarren musikalischen Fantasien von Jun Miyake als mentales Kino bezeichnet. Durch diese Bilder geistern Stimmen wie die der Amerikanerin Lisa Papineau, die gemeinsam mit Jun Miyake in Paris lebt. David Byrne und Nina Hagen tauchen in den Traumbildern ebenso auf wie japanische Performance-Künstlerinnen und der mit der New Yorker Avantgarde wie auch mit brasilianischer Populärmusik assoziierte Sänger und Gitarrist Arthur Lindsay, hier mit Jun Miyakes Stück Asymmetrica. Thank you. vida, pura paz em pura paz. Imacular a paz da métrica, não faz mal, pai se refaz. Podendo declarar, desfrutar, abalar, se perder. Ai, a paz sabida vai esquecer. E sem rimar, vai retornar. Repetir, insistir. Intensa e imensa paz. Repetir, insistir. Intensa e imensa paz. Intensa paz. Jazz im ARD Radio Festival. Aufnahmen von den beiden Alben mit dem Titel Lost Memory Theater des Japaners Jun Miyake. Der aus Kyoto stammende und in Kamakura aufgewachsene wurde anfänglich vom Trompeter Taro Masahino gefördert, studierte am Berklee College in Boston, kehrte nach Japan zurück, spielte mit Jazzbands, wandte sich der Fernsehwerbung zu und komponierte zeitweise mehr als 200 Werbespots pro Jahr. Einen kreativen Kopf wie ihn konnte das natürlich auf die Dauer nicht befriedigen. Andererseits ist die in diesem Metier gewonnene Flexibilität im Umgang mit musikalischem Material auch in seine kaum anders als Hybrid zu bezeichnenden Produktionen eingeflossen. Die Spannweite der aus vielfältigen Facetten zusammengesetzten Stücke reicht bis zum Welttheater, wie in dieser orientalisch anmutenden Szene mit dem tunesischen Oud-Spieler Dafa Youssef. Thank you. Jun Miyake mit Reflexionen über verschwundene Orte und verlorene Erinnerungen. Das Lost Memory Theater schwebt zwischen Vergessen und Vergegenwärtigen, ist durchtränkt mit weltmusikalischer Erfahrung und europäischer Empfindsamkeit. Manche Stücke tönen wie Musik zu asiatischen Kampfszenen, andere ähneln vom Gestus eher der in sich gekehrten Gelassenheit eines Erik Satie. Zum Verbindenden wird die Stimme von Lisa Papineau, der Muse von Jun Miyake. I sense so much. And what I can give back is so little. But I can ask the questions. How do we begin to know the unknown? How do we come to see clearly what joins us all? How did we lose ourselves in the forest? How do I find my way back home? I know it's time to go, but there are still so many more questions. I am moving in them. They are my feet and my hands, and they are what I give back. Thank you. Lost Memory Theater. Aufnahmen mit dem Komponisten und Multiinstrumentalisten Jun Miyake. Die Musikliste dieser Sendung finden Sie im Internet unter ardradiofestival.de. Zum Ausklang ein Mix von Jun Miyake Trompete und Keyboards mit der japanischen Vokalistin Kyoko Katsunuma. Danke für Ihr Interesse, sagt, einen guten Abend, eine gute Nacht wünscht Bernhard Nocklick. この遠雷の運ぶ行幸を我が同胞に与えたまえ願わくばこの言霊が我らを支配し我が瞳が千里を見通さんこと我が背には羽が宿らんこと Das war das ARD Radio Festival in der Ausgabe vom 21. Juli. Hier folgen gleich die Nachrichten und bis in den frühen Morgen begleiten Sie dann die Kollegen von BR Klassik im ARD Nachtkonzert. Eine gute Nacht aus Halle an der Saale wünscht Michaela Chamis.